Hallo, ihr Ausdauerverrückten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Leider muss ich mich, bevor die Folge losgeht, nochmal melden, denn uns sind zwei Spuren verloren gegangen, abgekackt, wie man so schön sagt. Die sind auch leider nicht mehr zu retten gewesen. Ich musste jetzt aufs Backup zurückgreifen, das leider keine so gute Qualität hat. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr das entschuldigt und kleine Vorwarnung von mir hier an dieser Stelle. Ich hoffe, also ab der Mitte hin sollte es ein bisschen besser werden, aber am Anfang ist leider sehr, nicht so toll, aber okay. Ich hoffe, ihr könnt das drüber hinwegsehen und nächstes Mal sind wir wieder mit der gewohnten Qualität dabei. Jo, dann viel Spaß. Eins, null, null. Liebe Hörer, wir sind bei App 100 angekommen und damit herzlich willkommen bei Wechselzone Podcast. Mit dabei wie immer Lukas und Thomas. Hallo Männer. Servus. Guten Abend. Und weil er genauso dazugehört, man kann da fast nicht mehr vom Gast sprechen, sondern vom vollen Mitglied und deshalb beim Jubiläum natürlich dabei. Hallo Henning. Moin, da fühle ich mich aber geehrt. Da würde Daniel sich freuen, da ist Moin, hat er bestimmt schon lange vermisst. Ja, Episode 100. Wir wollen heute auf unsere Anfänge so ein bisschen eingehen und wie das Ganze sich hier im Laufe der Zeit alles entwickelt hat. Zunächst würde ich doch gerne nochmal auf unseren Gast eingehen und die Frage an dich, Henning. Du bist heute, wir haben heute Sonntag, den 10.03. nochmal nebenbei erwähnt. Du bist heute ein Zehner beim Vasalauf in Celle gelaufen. Erzähl mal, wie ist es dir ergangen? Ja, das war mein zweiter Zehner oder mein zweiter offizieller 10-Kilometer-Lauf in einer Sportkarriere. Ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt vom Wetter her. Es war saukalt und es hat dann noch zum Schluss angefangen zu regnen, aber mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Es hat dann, ich glaube, bei 37:30 sogar bin ich ins Ziel gekommen. Ja, danke Adrian, dass du mich dahin gebracht hast. War ein geiler Lauf, war irgendwie, also ich bin insgesamt sozusagen 19. geworden und es waren knapp 1500 Starter. 1500. Also war ganz gut. Ja, der Wasserlauf ist schon ein größerer Lauf da oben bei euch, gell? Das ist schon so eine größere Veranstaltung. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also es gibt einen offiziellen Fünfer und dann gibt es 5 Angebote und 20 Kilometer. Man ist nicht in der kompletten Distanz drin, sondern wirklich dann nur ein 20 Kilometer Lauf. Eine 5-Kilometer-Runde, die durch Zeller Altstadt führt, am Schloss auch vorbei. Also ich habe den zum ersten Mal gemacht, aber wenn ihr in der Gegend seid, den kann ich echt nur empfehlen. Das ist wirklich ein schöner Lauf, weil die auch eine schöne Stadt haben mit schönen Fachwerkhäusern. Konnte ich mir aber auch erst im Nachhinein angucken, weil beim Rennen war ich doch ein bisschen fokussiert und ein bisschen aufgeregt dann beim Start, dass ich das nicht ganz so genießen konnte. Und es gab Knäckebrot im Ziel. Wie weit ist das weg von euch? Das sind ungefähr 65 Kilometer von uns. Okay, das geht ja noch. Ja, aber der Lauf also, ist... Entschuldigung. Nee, kein Problem, erzähl es mal zu Ende. Das ist schon für so einen 10-Kilometer-Lauf, 65 Kilometer zu fahren. Mit dem Auto brauchst du ungefähr eine Stunde für knapp 40 Kilometer laufen. Also meine Freundin hatte sich dann doch ein bisschen anders verhält, hatte sie gesagt. Aber es war auch wetterbedingt dann. Ne? Sie wollte so ein bisschen eigentlich noch durch die Altstadt schlendern mit mir danach, aber als es angefangen hat zu regnen, hat sie nur gesagt, komm schnell ins Auto und nach Hause. Naja. Der Zehner ist aber komplett flach. Ich glaube, 8 Höhenmeter hatte ich drin. Ich glaube, das waren die Bordsteine, die ich dann da mitgenommen habe. Also es ist ein flacher, schneller Lauf. Okay. Und 37:30, sagtest du, das ist, was ist das, so ein 3,45er Schnitt? Ja, ein 3,45er Schnitt. Ja, krass. Nicht schlecht. Ja, du bist auch gut in Form, ne? Deshalb sind wir ja auch darauf gekommen, dass du einfach mal die Form solltest und einfach mal einen Zehner mitnehmen solltest. Weil, ja, das hat man im Training gesehen, dass bei dir momentan gut läuft. Ja, Ja, also, Glückwunsch. ja, danke schön. Also, ja, du hast mich ja so ein bisschen da hingeführt, wenn man sich Ende letzten Jahres, als ich den Silvesterlauf gemacht habe, 5 Kilometer, und da war ich ein bisschen langsamer von der Pace her, und dass ich das Ganze dann über 10 Kilometer durchgezogen oder das konnte, da möchte ich nochmal ein Dankeschön hier in die Runde sagen. An dich, Adrian, dass es ja, ohne dich wäre es, glaube ich, nie so weit gekommen. Aber es ist schon eine Quälerei, 1 Kilometer zu laufen. Schlimmer als ein Marathon, finde ich. Ja, ich finde immer so ein 10-Kilometer-Lauf ist echt das Übelste, was es gibt, weil man den im Grunde eigentlich genauso schnell läuft wie ein Fünfer, der halt nur doppelt so lang dauert, ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist schon eine stramme Preis. Aber halt wirklich, ja, also man läuft ja wirklich, also mir kam so vor, wirklich immer an dieser, ich sage jetzt mal, an dieser Kotzgrenze, ne? Ja, Zehner tun immer weh, auf jeden Fall. Ja, ein paar Wochen sind ja noch bis zum Halbmarathon. Mal gucken, wie weit wir noch diese 3,45 ausdehnen können. Gut, dann wie gesagt, Henning, Glückwunsch an dich. Sehr geiles Rennen hast du da wirklich gelaufen. Und ja, können wir gespannt sein, wie es weitergeht bis zum Hannover Halben Marathon. Wann ist Ja, der? danke schön. Der ist Anfang April, ist der genau. Also ich habe noch, ich glaube, knapp 4 Wochen Zeit oder 5 Wochen, da muss ich noch mal ein bisschen Substanz reinkriegen, habe ich heute gemerkt. Im Trainingslager hast du ja aber angedeutet, was du da laufen wolltest. Steht das immer noch oder? Nach dem heutigen Tag wird es, glaube ich, verdammt schwer. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ja. Ziehst du eigentlich gleich weiter durch oder machst du jetzt erstmal ein bisschen locker nächste Woche? Ja, der Wird weiter Trainingsplan sieht durchgezogen. Intervalle vor, und da stand auch nur hinter, die genauen Zeiten werden erst angegeben, wenn ich deine 10 Kilometer Zeit habe oder irgendwie sowas. Und die war ja sehr gut, also wird es wahrscheinlich eine harte Woche werden. Ah, ich glaube, ich muss mal wieder auf die Laufbahn. So auf dem Feldweg wird das sonst nichts. Da kann ich mich dann nicht überwinden, dann doch so hart zu laufen. Ja. Ja, Lukas, Thomas, wie war eure Woche? Fangen wir mal mit Thomas an. Ja, keine besonderen Vorkommnisse. Bist du nicht von der Nee. Rolle gefallen oder so? Ja, das ist momentan echt ätzend, das muss man ja wirklich sagen. Also, wir hatten ja jetzt im Februar schon so geiles Wetter, dass man echt schon schön am Rad draußen fahren konnte. Und jetzt ne, hat man so das Gefühl, der Winter strikes back, ne? Volle Breitseite geht's drauf. Deswegen ist tatsächlich momentan Rolle angesagt. Aber ja, so langsam muss man ja ein bisschen die längeren Einheiten reinkriegen. Deswegen sitze ich auch oft jetzt im Moment so 2 bis 3 Stunden auf der Rolle. Und ja, das wird dann halt irgendwann echt zäh. Aber ich habe mir ein neues Rad gekauft, also bei Swift, in der Swift Online Shop ist ja jetzt online. Und ja, dann hat man sich da zumindest ein bisschen abgelenkt. Da kannst du gar mal erzählen, wie das funktioniert. Das würde mich mal interessieren. Ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Also, die haben als Währung sind quasi Schweißtropfen, die Ja, du die habe ich dir gesehen. erfährst. Ja, das ist eigentlich irgendwie eine ganz coole Idee, ne? Und weil die laufen permanent irgendwie durch, wenn du strampelst, dann siehst du, wie deine Schweißtropfen fallen, und ja, dann kannst du halt da reingehen. Im Grunde ist es nichts anderes als vorher auch. Da hast du ja dadurch, dass du Kilometer gemacht hast, konntest du dir verschiedene Sachen freischalten, hast dann immer so Geschenke bekommen. Den Be Bereich haben sie jetzt einfach in Garage umbenannt, und dann kannst du da reingehen und ja, haben halt jetzt ein paar Sachen mehr mit drin, ein paar Radhersteller mit reingenommen. Und ja, dann gehst du dahin, suchst dir das Rad aus, was dir gefällt, und kannst dir das klicken. Ich hatte halt schon irgendwie, ich weiß nicht, 1,5 Millionen oder 1,9 Millionen Schweißtropfen angesammelt durch meine Kilometer. Deswegen konnte ich da ganz befreit zuschlagen. Also nur mal zum Vergleich. Ich hatte am Mittwoch, hatte ich bei mir stehen, entweder Regenerationslauf oder Zwift. Und ich dachte, naja, wenn du schon eh dafür bezahlst, dann zwiftest du mal ein bisschen. Und bei mir, ich habe gedacht, komm, die 10.000 machst du voll. Kein Kommentar, gut. Ja. Mehr habe ich aber auch nicht, Lukas, glaube ich. Keine Was als Ahnung. du? Ja, doch, bestimmt. Hast du doch letztens, wo wir da gefahren sind, mit dem Thomas, da hast du dir doch ein Battle geliefert. Ja, man muss dazu sagen, ich mache das ja jetzt auch schon seit das in der Beta-Phase war. Damals hatte das auch noch nichts gekostet in der Beta, da konntest du quasi umsonst fahren. Und seitdem bin ich schon dabei. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwann die letzte Woche die 7000 Radkilometer auf Swift voll gemacht. Das ist schon nicht wenig. Einiges. Ja. Ich meine, irgendwas gesehen zu haben bei mir von 1,1 noch was Millionen. Ich denke, dass wenn das so und so hinkommt, genau weiß ich nicht. Also das mit dem Shop und mit den Tropfen und so weiter, das ja. Obwohl ich sehr viel auf der Rolle sitze, habe ich den Shop noch nie besucht und irgendwie geht das an mir vorbei. Also irgendwie interessiert mich das jetzt nicht so sehr. Mal schauen. Aber du hast doch schon mal ein anderes Fahrrad oder so, nachdem du was bekommen hast oder also freigeschaltet hast, doch mal geändert, oder? Ja, das schon, aber das ist auch schon jetzt im Moment hier, was ich ab und zu mache, ich wechsle mal das Radtrikot, damit ich nicht immer das gleiche Radtrikot vor mir gefahren habe. Aber 1,5 Millionen Schweißtropfen würde ich es auch mal wechseln. Ja, aber wie gesagt, also irgendwie ist der Shop im Moment zumindest uninteressant für mich. Ja. Ja, sonst Thomas, irgendwelche, also keine Vorkommnisse, Training läuft, wie es sein soll. Du hast letztens erwähnt, du willst ja jetzt doch deinen Wochenumfang um einiges erhöhen. Mhm. Das läuft alles soweit. Ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr gemacht, aber ich sag mal, wenn man jetzt draußen fahren würde, würde ich wahrscheinlich mehr so 4-5 Stunden Touren am Wochenende machen. Aber auf der Rolle dürfen es dann auch mal 3 sein. Ja, von daher. Ja. Aber auf der anderen Seite, man ist ja auch ein bisschen anders, wenn du auf der Rolle fährst. Dadurch, dass du ja permanent trittst und keine Rollphasen hast, ist das ja auch ein bisschen effektiver. Ja. Aber ich sehne trotzdem schon dem guten Wetter entgegen. Wobei, wie gesagt, es ist ja auch nichts in Sicht. Ne? Also wenn man den Wetterbericht guckt, dann hast du ja momentan nur Regen und Schnee vor der Brust. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Der Winter ist, glaube ich, noch nicht ganz weg. Ja gut, dann Lukas, wie lief es bei dir so die Woche? Ja, also erstmal wollte ich nochmal zu Swift mal ganz kurz zurückkommen. Ich finde es ein bisschen schwach von Swift, wenn du da anfängst, dir irgendwie eine, glaube ich, 25 Kilometer oder so freizugeben, bevor du anfängst, musst du bezahlen. Das ist eigentlich ein Witz meiner Meinung nach, aber okay, das hatte ich, glaube ich, bei unserer ersten Tour nach einer halben Stunde oder so, oder nach einer Stunde war ich da schon durch eigentlich mit den freien Kilometern, aber gut. Müssen Sie ja wissen. Ich rolle mal meine Trainingswoche ein bisschen von rückwärts auf. Und zwar fange ich mit heute an. Heute muss ich meinen langen Lauf machen und ich habe also irgendwie das Wetter, ich sag mal, vom Fenster aus studiert, wie es dann, wann es besser wird, wann könnte man mal laufen gehen, wann könnte man ein gutes Zeitfenster erwischen. Und ich hatte eigentlich bis Kilometer 20 ein ganz gutes Fenster, aber dann musste ich wieder Richtung Montabaur. Und ich weiß nicht, was da das Problem ist, aber irgendwie immer, wenn ich Richtung Montabaur laufe, dann kommt dann halt der Regen. Und aber das Schlimme war eigentlich heute der Wind, weil ich habe stellenweise bin ich gegen eine Wand gelaufen, bis halt mal zwischen zwei Häusern gelaufen, da hat sich der Wind einfach weggeweht. Der Wind hat mir mal 3-4 Mal das Bein gestellt, weil einfach wirklich von der Seite kam und gerade das Bein, was quasi hinten war, hat mir dann in die Hacken gehauen. Also ich dachte, das kann nicht wahr sein, was hier los ist. Also ich, und umso müder du wurdest, also Richtung, keine Ahnung, Kilometer 28 oder so, hat der Wind mich einfach nur rumgeschubst. Also ich habe da nicht mehr so viel Gegenwehr gehabt. Und ich glaube, so die Autofahrer oder sowas, die an der Seite waren, die haben gedacht, ich wäre besoffen oder so. So wie ich da gelaufen bin stellenweise, das war echt übel. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn man heute halt noch einen Wettkampf hat, da kommen wir bestimmt später noch mal dazu, ein bisschen längeren Lauf hatte, ist gerade, was der Henning heute gelaufen ist, einfach auch nur allen Respekt wert, weil das war ja meiner Meinung nach auch kein Wetter für Bestzeit tauglich. Ja, war das eigentlich eine Runde oder hattest du die ganze Zeit Rückenwind? Weil mit Rückenwind bei der Stärke laufe ich die 37 auch. Nee, das war eine 5-Kilometer-Runde, aber halt auch wirklich durch die Fußgängerzone. Wir müssen auch, also ich muss dazu sagen, bei uns war es relativ windstill. Wir sind um 12 gestartet und es war wirklich windstill. Also was der Lukas gerade erzählt, da musste ich gerade ganz schön schlucken, weil gestern war es bei uns auch noch so wirklich heftig windig und da wäre es auch nicht gegangen, ganz ehrlich. Da wärst du, da hättest du, glaube ich, wärst du mit den Walkern dann eingetroffen. Also ich muss sagen, ich hatte heute irgendwann echt mal an dich gedacht, Lukas, weil ich war mit dem Auto unterwegs und bei uns waren auch übelste Orkanböen und da sind dir teilweise irgendwie so ganze Äste aus den Bäumen auf die Windschutzscheibe geflogen. Hatte ich gedacht, weil bei euch ist ja auch relativ viel Wald und Bäume und so, wenn du da laufen gehst, das ist ja auch gar nicht so ungefährlich heute gewesen, oder? Ja, also ich sag mal so, meine Intervallstrecke, da komme ich gleich nochmal dazu, die ist jetzt gesperrt, da wird jetzt gebaut und wir waren ja auch zusammen mal den Köppel hoch, da wird auch alles komplett irgendwie gebaut oder Bäume gefällt oder sonst was und also die haben da alles überall irgendwie so ein bisschen dicht gemacht und ich musste mir alternative Routen suchen und ich hatte heute eigentlich eine ganz gute Route, weil ich oft, wie soll ich sagen, in so einer Senke gelaufen bin, wo links und rechts halt so eine Wand hochging und ich habe stellenweise oben die Bäume, da hast du richtig gehört, wie der Wind gepfiffen hat und bei mir war gar nichts, aber wenn du dann irgendwann ja, wieder Richtung, ich hatte so eine ja, 8-Kilometer-Runde, die ich dreimal gelaufen bin und da hast du stellenweise aber auch dann halt, musstest du wieder zurück und da bist du wirklich im freien Tal gelaufen, wo, ja, neben der Straße und da hast du halt auch gesehen, da lagen überall Äste auf dem Boden, Mülltonnen waren umgekippt und auch irgendwelche so, was soll ich sagen, so Schilder, die dann irgendwo stehen, weißt du, Die sind einfach auch umgekippt, hier ist fast alles umgekippt, wo irgendwo ein Schild steht, weißt du, das ist echt krass bei uns hier. Ja, also, aber ich habe auch gedacht, also, weil hier manchmal richtig fette Äste auf dem Boden lag, da dachte ich, Glück, dass mich bisher sowas heute noch nicht getroffen hat, aber ja, ehrlich gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, aber das war aber auch schon, wo ich quasi durch Montabaur durchgelaufen bin, hatte ich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, weil wie gesagt, da wo ich eigentlich gelaufen bin, und ich hätte mir eigentlich eher den Wald ausgesucht, als weiter in Montabaur, und da ja, war das eher windstill, als jetzt, weil die Bäume halt den Wind eher abgefangen haben. Aber was ich auch noch sagen wollte, der Rückenwind bei der Windstärke, das ist gar nicht angenehm. Also der schiebt dich so derb nach vorne, das ist, da habe ich mir auch gedacht, also wenn ich jetzt einen Hund noch dabei hätte, dann würde ich wahrscheinlich Rekordtempo laufen. Ja, also ja, zum Rekord, wo du das gerade erwähnst, da kann ich auch gerade nochmal was reinbringen. Zum einen, also wollte ich nochmal vorher noch was reinwerfen. Gestern war ich mal mit meinem Mountainbike unterwegs und da hatte ich nämlich auch ähnlichen Gedanken, so von wegen, nee, ich fahre lieber nicht in den Wald und nehme lieber so Feldwege. Aber das war suboptimal, weil da bin ich wirklich, hatte ich vielleicht 10 Kilometer Rückenwind und fast 30 Kilometer Gegenwind oder Seitenwind, aber dermaßen Seitenwind, dass der mich wirklich fast vom Weg geschubst hat. Also so Feldwege waren auch nicht so ganz angenehm. Also das war schon ziemlich, ziemlich krass. Und das andere, ein Kollege von mir war heute mit dem Rad unterwegs und Richtung Feldberg in Taunus, meine ich, war das. Und hat heute, glaube ich, auch ganz schön Rückenwind gehabt, weil der hat nämlich ein Komm geholt. Und zwar dabei den Dingenkolb geschlagen. Okay. Und zwar um satte 3 Sekunden. Das war irgendwie so ein Sprint-Komm. Rekord lag bei 34 Sekunden von Jan Dingenkolb. Und jetzt hatten der Kollege mit 31 Sekunden. Ja, krasse, krasse Geschichte. Also, damit will ich auch angeben, aber gut, jetzt hast du mir so zwei Sachen vorher weggenommen. Erstens mit deiner Einheit, weil die hast du ja ganz interessant genannt. Da wollte ich auch mal nochmal fragen. Und zweitens, ja, ich hatte am Mittwoch habe ich so mittags eine Nachricht bekommen, dass mein Strava-Segment geholt wurde. Unten da beim Outlet. Also da ist er so einmal hin und einmal, also quasi, wenn du hier die gerade Strecke, die Zugstrecke quasi parallel läufst, da kann man jeweils einmal hin und wenn man drehen würde, wird man da wieder zurück und dann könnte man 2 Strava-Segmente holen und die habe ich eigentlich beide mir irgendwann mal geholt, weil ich da meine Intervalle gelaufen habe. Also es war jetzt auch gar nicht so wirklich geplant, dass ich das jetzt irgendwie da hinkriege, hätte ich auch eigentlich gar nicht damit gerechnet. Aber ich hatte eine Nachricht bekommen, dass er geschlagen wurde. Und meine Zeit lag bei 2 Minuten 25. Und derjenige, der mich geschlagen hat, hat 1:10 gebraucht. Okay. Dann habe ich mal seine Strecke angeguckt. Der ist 57 Kilometer in einer Pace von, wie war es? Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber irgendwie 30 km/h oder so hat er gemacht. Da wisst ihr ganz genau, was er gemacht hat. Er ist nämlich nicht gelaufen, der ist mit dem Fahrrad rumgefahren. Und das, im Endeffekt wäre mir das egal gewesen, wenn irgendwie, wenn der, ja, keine Ahnung, da den Segment so geholt hätte. Aber das hat mich dann doch schon aufgeregt. Da hätte ich gesagt, da habe ich irgendwie geguckt, wo kann man den jetzt irgendwie melden, weißt du? Aber ich habe irgendwie nichts gefunden, wo man den. Weil, das hat mich richtig gelacht. Strava-Polizei. Ja, weil der hat. Nein, ich meine, dass die, das Strava, das mal überprüft, dass der ja nicht gelaufen ist, sondern mit dem Fahrrad gefahren ist, das meinte ich. Jetzt hier nicht so Strava-Polizeimäßig, sondern einfach nur, dass in seiner Einheit mal umgeändert wird in Radeinheit. Und weil der hat sich mehrere Segmente geholt so. Und das finde ich richtig asozial. Das habe ich schon oft gesehen. Ja, das ist leider. Wobei das ja oft auch gar nicht Absicht ist, glaube ich, einfach. Das ist dann Aktivität falsch eingestellt bei Leuten, die es vielleicht gar nicht so oft benutzen und dann hast du das, glaube ich, schnell. Ja. Ja. Wobei, ich kann es mir kaum vorstellen, jemand, der jetzt wirklich Strava irgendwie benutzt, dann müsste das wirklich irgendwie so ein wirklich reiner Anfänger sein, der jetzt irgendwie damit nichts zu tun hat, weil war wenn du nicht, Strava war benutzt, nicht. dann war es, bitte? Das war er nicht. Ich hab mir seine, der hat mehrere Einheiten gehabt, also ich glaube nicht, dass er nur Laufen mal einstellt, von daher. Ja, also ich glaube nämlich auch, dass es Leute gibt, die wirklich das darauf gezielt, ich meine, gut, das sieht man sofort, ne? Also wenn jemand da über 50 Kilometer, 30 km/h, dann weißt du, dass der mit dem Fahrrad unterwegs war, mindestens, ne? Wenn nicht mit einem Muffa oder so. Aber ich habe schon überlegt. Lächerlich. Also ich habe mich an dem Abend, gut, ich habe mich vielleicht mal eine Stunde oder so, habe ich mich echt geärgert und dann mal geguckt, ob man das irgendwo, weißt du, so, dass sie das mal ändern oder so, aber ich habe irgendwie jetzt auch nichts gefunden, war mir jetzt im Endeffekt egal, aber ich habe dann nochmal kurz gedacht, was weiß ich, nehme jetzt Auto und fahr mal da lang, weißt du, aber ich habe es gelassen. Wie gesagt, jetzt ist es auch wieder, sag ich mal, verjährt, jetzt ist mir das auch egal, mein Gott, ich bin da jetzt auch kein Strava-Segment-Sammler, der jetzt unbedingt drauf aus ist, das zu holen. Wie gesagt, es war jetzt auch nicht geplant, dass ich das überhaupt hole, aber. Aber es wurmt dich. Es hat mich da gewurmt, weil ich gesehen habe, dass es einfach falsch ist. Weißt du, ich meine, wenn irgendjemand mich überbietet, der im Laufen schneller ist, dann akzeptiere ich das. Aber ich kann es nicht akzeptieren, dass da Leute bescheißen und dann denkst, aber gut, das würde es, glaube ich, zu weit führen, wenn wir darauf herumreiten. Aber du kannst ihm eine Nachricht schicken, oder? Ich glaube, wir hatten das Thema gerade, dass es nicht unabsichtlich war, dass er das gemacht hat. Von daher brauche ich dem keine Nachricht schicken, ja. Ne, du kannst ihm darauf hinweisen, hör mal, ne, du musst mal deine Einheit mal umändern aufs Mofa fahren oder so. Ja, genau. Noch ein, aber eine freudige, erfreudiges, wie soll ich sagen, Ereignis hatte ich nämlich am Freitag gehabt, da bin ich, hatte ich wieder so Intervallläufe und ich bin in eine Straße abgebogen, wo ich letztens auch lang gelaufen bin und ich habe gesehen, das Stadion von Montabaur war offen und da gibt's halt eine Tartanbahn und da habe ich gesehen, dass das auf war und da habe ich halt endlich mal eine Tartanbahn gefunden, wo ich jetzt meine Intervalle machen kann. Und wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Mal bin ich dran vorbeigelaufen, weil ich sehen wollte, ob es immer offen ist, aber anscheinend ist es wirklich immer offen. Ich habe das irgendwo bei irgendeinem Typen mal gesehen, der auch irgendwo ein Strava-Segment geholt hat, meine ich. Er hat einen Wettkampf gehabt, genau, und wo ich auch dabei war. Und der kam aus Montabaur und ich wollte halt so ein bisschen gucken, was der so macht. Ganz interessant, Leute ein bisschen stalken bei Strava. Da habe ich nämlich gesehen, dass der hier in Montabaur irgendwo so Kreise gelaufen ist. Und ich dachte, hä, was ist denn das? Und dann habe ich da geguckt und dann war da halt das Stadion. Und dann bin ich jetzt hier die letzten Wochen mal immer wieder mal dran vorbeigelaufen und das war halt immer offen. Da ist auch irgendwie ein Fitnessstudio oder sowas oben drüber. Finde ich nämlich auch geil. Da bin ich nämlich meine Runden gelaufen und oben, da liefen die auf ihren, wie heißt es? Laufbändern, danke. Ja, finde ich auch geil. Also ich komm runter, ich hätte immer winken sollen, die sollen runterkommen. Naja. Aber ja, das war so grob meine Woche. Ich hatte an dem Tag auch gemerkt, wo ich jetzt die Intervalle gemacht habe, sag ich so, jetzt 4:15 sollte ich laufen, 3 Minuten lang, 8 Minuten lang, dreimal. Und ich habe gesehen, jetzt 4:18 und dann konnte ich immer wieder zulegen und immer wieder zulegen. Und auch die letzten 2 Kilometer auslaufen hatte ich jetzt auch nicht unbedingt langsam bestritten. Hatte ich so ein richtig gutes Gefühl gehabt, weißt du, so, es wird. Ja. Das war so meine Woche bis heute. Heute muss ich sagen, habe ich nicht 1 Kilometer genossen. Ja, vielleicht die letzten 500 Meter, als ich nach Hause gelaufen bin und es kam mal kein Wind. Das war, ja. Aber ansonsten war eine gute Woche. Aber Adrian, jetzt bist du mal dran. Wie war denn deine Woche so? Naja, ich würde sagen mal so viel Swift, sehr viel Swift. Und zwar auf dem Fahrrad und ausschließlich auf dem Fahrrad. Und ansonsten ein bisschen Aquajoggen und ein Laufversuch, der fehlgeschlagen ist. Und ja, deshalb lässt sich die Woche auf ja, Lauf richtig scheiße, aber auf dem Fahrrad zumindest läuft es einigermaßen gut. Und das schon seit 2 Wochen. Also letzte Woche hatte ich 300 Kilometer auf dem Bike, diese Woche etwas weniger, weil wie gesagt noch ein bisschen mehr Aquajogging dazwischen. Deshalb ein paar Kilometer weniger. Ja, aber bin zufrieden, wie es läuft. Also das entwickelt sich in sich schon mal richtig gut da in dem Bereich, ja. Deshalb, also viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja, außer vielleicht gestern die Mountainbike-Einheit, wie gesagt, das war auch so ein Rumgeschubse bei mir. Da hatte ich wirklich gerade so die letzten Kilometer nach Hause, boah, da bin ich wirklich... weiß ich, auf einer geraden Straße mit einem Bondbike vielleicht gerade mal 14 km/h gefahren oder so, und dann musste ich richtig, richtig reintreten, weil also es war so ein heftiger Gegenwind die ganze Zeit. Das hat schon ein bisschen Körner gekostet, wenn man die ganze Zeit Swift fährt und dann sowas, dann lässt man ein paar Körner unterwegs. Aber war trotzdem cool, hat Spaß gemacht, mal draußen zu fahren. Ja. Ja, meine Freundin hat sich jetzt von ihrem Geburtstagsgeschenk das Fahrrad gekauft. Das sollte eigentlich diese Woche kommen. Und jetzt haben sie irgendwie eine Mail geschrieben, dass sie jetzt irgendwie den Versandhändler geändert hätten. Und deswegen kommt das nächste Woche. Und sagte sie noch vorhin zu mir: Oh ja, schade, das Fahrrad nicht da ist, sonst wäre ich heute mit dir gekommen. Sag ich: Nee, wärst du nicht. Der Wind hat dich einfach nur vom Fahrrad geschubst. Ey. Das. Ja. Ja. Du hattest noch eine Frage zu meiner Einheit? Nee, wie gesagt, du hattest irgendwie Wind und Totenkopf. Deswegen, da wollte ich halt fragen, was hat das auf sich, aber du hast ja das schon quasi aufgeklärt. Ja. Ja, also das war halt unser Training. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Und zwar, wie es sich zu einer Jubiläumsfolge gehört, ja, würden wir heute gerne mal ein bisschen über unsere Podcast-Anfänge mal quatschen, wie sich das Ganze jetzt hier entwickelt hat in der letzten Zeit und wo führt uns das Ganze noch hin? Deshalb die Frage an euch Jungs erstmal, und zwar an alle, fangen wir mal vielleicht erstmal mit dem Gast wieder an. Henning, was sind so deine ersten Berührungen erstmal mit Podcast überhaupt? Was war so der erste Podcast, den du gehört hast? Wann war das? Wie bist du überhaupt auf Podcast gekommen? Ich bin meinen Anfangszeiten, als ich gelaufen bin, immer ohne Handy und Musik gelaufen, weil ich wollte einfach nur die Natur genießen. Und vor gut 3 Jahren habe ich ja mit meiner Freundin zusammen ein kleines Haus gekauft und das habe ich renoviert. Und da habe ich angefangen, Podcasts zu hören, weil mir so langweilig war, weil ich das ganze Gedudel im Radio nicht mehr ertragen konnte. Wusstest du da was überhaupt Podcasts sind, oder bist du ja zufällig drauf gekommen? Oder? Ich hatte es immer auf meinem Handy, auf dem iPhone, stand ja immer Podcast und ich wusste nicht, was das ist, habe da irgendwann mal drauf geklickt und dann habe ich einfach mal Laufen eingegeben und dann kam irgendwie gleich Lauf-Podcast und Trail-Run-Podcast und Fatboys Run. Und dann kamt ihr noch mit dazu und dann, das hat sich dann irgendwie so aufsummiert. Also angefangen hat es bei mir mit so einem Lauf-Podcast, ich glaube sogar mit Fatboys Run, die ich am Anfang auch ganz, ganz witzig fand. Die habe ich halt dann gehört und dann bin ich dann mal auf euch gestoßen über, sind ja immer diese Verlinkungen drunter. Und dann musste ich mir die Folgen ganz schnell, ganz... also ganz schnell nacheinander reinziehen, weil das halt auch einfach Spaß gemacht hat, euch zuzuhören. Weißt du, welche Folge du, mit welcher du angefangen hast? Also wann bist du zu uns gestoßen? Die erste. Ich habe gesehen, euch gibt es, und dann habe ich gleich die erste angemacht und habe dann sukzessiv habe ich das alles mehrere, dann durchgehört. Oder? Ja, ich glaube, ihr wart bei der 6. oder so, oder 5. Also schon ziemlich am Anfang. Und dann habe ich das einfach mal so durchgehört. Jetzt muss ich sagen, freue ich mich mehr auf Montags, oder auf Sonntagabend, wenn eure Folge rauskommt, weil das dann immer, ich spare mir die auch meistens auf für den langen Lauf, dann wieder am Wochenende. Ja, echt, kannst du eine ganze Woche noch aushalten und warten. Gibt ja genug mal's. Andere. Ja, aber ich möchte halt auch, also jetzt laufe ich wirklich auch mit Mucke oder eher gesagt mit Podcast, mit Musik nicht. Und da brauche ich halt gute Unterhaltung und manche Podcasts sind mir dann auch einfach ein bisschen zu anstrengend. Manchmal höre ich auch was Politisches, das ist auf der Rolle, finde ich, geht sowas. Aber beim Laufen ist mir das zu anstrengend, brauche ich auch mal ein bisschen was zum Lachen oder zum Schmunzeln, ne? Oder weil ich ja zu euch auch einen ganz anderen Bezug habe, ist das immer, immer ganz, ganz nett dann auch, weil man kennt die Gesichter hinter den Stimmen, man weiß, was die Leute machen. Das ist dann halt auch immer schmunzeln, wenn ihr dann so irgendwas sagt und ich weiß, wie ihr meint und vielleicht die anderen Zuhörer nicht unbedingt. Das das macht Spaß dann immer. Da hätte ich auch nochmal eine Frage zu, gerade weil du ja auch so ein bisschen mit uns korrespondierst und so. Hast du da manchmal das Gefühl, wenn du bei uns zuhörst, weil ich glaube keinen, also ich kann dir keine Runde fragen, außer dich jetzt, hast du da manchmal das Gefühl, so, auch jetzt mal dazu was zu sagen oder sagst du einfach mal während des Laufens was, was ich meine, zu dem Thema? Definitiv. Das ist dann so ein Das ist wirklich so, als wir dann in diesem Gruppenchat waren, als wir da mal die Radausfahrt auf Zwift gemacht haben und dann, als ich dann mal auch laufen war danach, war es dann wirklich so, als würden wir uns unterhalten. Also ihr habt die Themen angesprochen und ich wusste dann halt sofort, was ihr meint und da hätte ich ja halt auch was zu sagen können. Ich denke mal, für die Autofahrer, die an mir vorbeigefahren sind, sieht es sicher blöd aus, wenn sie auf einmal sehen, dass meine Lippen sich bewegen. Okay, die könnten natürlich auch denken, ich telefoniere, aber dass ich vielleicht dann wirklich so dann auch so ganz kurze Sätze nur sage, so ja, finde ich, sehe ich genauso oder würde ich vielleicht ein bisschen anders bewerten oder irgendwie sowas. Also es muss schon ziemlich schräg aussehen dann, wenn die Leute an mir vorbeifahren, laufen, wie auch immer und ich dann so also Selbstgespräche führe. Vor allem, es antwortet ja keiner. Das stimmt. Aber wie hast du das eigentlich verkraftet, dass Adrian dich da vergessen hat, das eine Mal, als wir zusammen auf Zwift waren und wir das hier in der Gruppe thematisiert haben? Ja, alles easy. Ja, es ist eben ich dachte ich auch schon schlecht gefilmt. Ach, es ist alles gut. Ich dachte eben auch, als ihr von euren Trainings hier erzählt habt, dass ich euren Podcast wieder höre. Und da schließe ich auch, also wenn ich es nicht unbedingt beim Laufen höre, dann vielleicht auch mal abends so zur Entspannung, wenn ich keinen Bock habe zu lesen oder Fernsehen zu gucken und einfach nur das Dunkel haben möchte, dann musste ich mich eben fast schon zusammenreißen, dass mir nicht die Augen zufallen. Weil das einfach so wie so eine Routine dann ist, ne? So abends nochmal so einen Podcast zu hören, so ein bisschen rumdösen. Wie ist das für dich jetzt? Hörst du einen Podcast auf normale Geschwindigkeit oder eineinhalbfach Geschwindigkeit wie viele? Nee, ich höre es auf normaler Geschwindigkeit, weil wenn ich dann einen langen Lauf mache und höre das auf anderthalbfach, ist der Podcast leider ein bisschen schnell vorbei. Okay. Und wenn ich mir englische Podcasts anhöre, genau, dann genieße ich. Und wenn ich mir englische Podcasts anhöre, so gut oder so schnell verstehe ich es dann auch nicht, dann muss ich mir den dann halt auch wirklich in einfacher Geschwindigkeit anhören, um da wirklich alles zu verstehen. Wo du gerade englische Podcast erwähnst, das interessiert mich jetzt selbst, weil ich auch da sehr gerne mir so die ausländischen Podcasts anhöre. Was hast du da irgendeinen Tipp oder irgendeinen Podcast, wo du sagst, ja, da lohnt sich mal reinzuhören? Puh, eigentlich nicht. Also ich höre momentan eigentlich überwiegend deutsche Podcasts, auch gerade jetzt im Triathlon-Bereich, weil mich das auch interessiert, weil ich halt bis vor einem halben Jahr nur Jan Frodeno und Patrick Lange und Kienle kannte, mehr nicht. Deshalb höre ich mir überwiegend deutsche Triathlon-Podcasts an, um halt auch mal andere Sportler kennenzulernen. Es gibt natürlich auch immer so ein paar Interviews, die auf Englisch sind und weiß ich jetzt gar nicht, die sind vielleicht auch schon ein bisschen älter, die ich mir dann einfach auf Englisch dann halt auch anhöre. Ich hatte mal irgendeinen englischsprachigen Podcast, ich glaube es war auch irgendwie ein Ultra-Running-Podcast, ich weiß aber nicht mehr, wie er hieß. Den habe ich mir angehört, der war eigentlich auch gar nicht schlecht, aber frag mich nicht, wie der heißt. Okay. Nee, hätte ja sein können, dass du sagst, oh, da gibt's einen, das ist richtig cool und so. Jo. Ja, cool. Thomas, dann gebe ich mal jetzt die Frage weiter. Wie sind deine Anfänge so mit Podcast? Was hast du so? Wie bist du jetzt das erste Mal so mit Podcast in Berührung gekommen und womit hast du so angefangen? ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mal einen Podcast zu starten. Wahrscheinlich ähnlich wie beim Henning, das ja damals die Podcast-App am Handy ja relativ präsent war und man dann irgendwann mal draufklickt und sich dann so durchklickt. Bei mir war es aber anfangs so, dass das eher so Podcasts waren, die so zum Thema Fotografie und so ein Kram gewesen sind, weil ich mich zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr damit beschäftigt hatte und ich das eigentlich von Anfang an auch so ein bisschen mehr als Wissensquelle immer gerne genutzt habe. Ne? Also, dass man sich einfach ein bisschen Input zu den Themen holt, mit denen man sich gerne beschäftigt. Und irgendwann fing dann die ganze Lauferei an und ich meine, so der erste Podcast im Sportbereich, den ich dann wirklich regelmäßig gehört habe, war hier der Running Podcast vom Thomas Müller. Und ich glaube, darüber bin ich dann auch tatsächlich irgendwann mal auf die Wechselzone gestoßen, weil irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr da mal erwähnt wurdet oder ob ich da durch irgendeine Verlinkung was der Henning da meinte. Und ansonsten ist ja, wenn man als Suchbegriff irgendwie bei dem Podcast dann Triathlon oder Laufen eingibt, dann kriegt man ja diverse Vorschläge und so hat sich dann irgendwie die Liste im Podcatcher immer weiter gefüllt. Und ich habe dann allerdings irgendwann darauf gewechselt auf 1,5-fache Wiedergabegeschwindigkeit zu stellen. Was hatte ich ja damals gesagt beim ersten Treffen dann mit uns schon sehr, sehr irritierend war. Ne? Also wenn man gewohnt ist, die Leute mit dieser 1,5-fachen Geschwindigkeit zu hören und man hört dann mal denjenigen in real oder auch durch so einfach mal in der normalen Wiedergabegeschwindigkeit, dann hat man ja immer das Gefühl, derjenige lallt total. Also das ist schon sehr irritierend. Ja. Ja, ich bin auch dafür, dass jeder Mensch einfach ein bisschen schneller reden sollte. Hast du irgendwelche, ich sag mal, so gerade, ich frage jetzt deshalb, weil ich meine, so in der deutschen, gerade so ne, Ausdauersportszene und so Laufpodcast oder beziehungsweise Triathlon-Podcast, da gibt, sag ich mal, die Auswahl ist recht überschaubar, aber so von den ausländischen Podcasts, hast du da welche, wo du sagst, ja, da höre ich gerne rein oder das könnte man empfehlen? Also ich meine, der Trainer Road Podcast ist halt... ist halt echt gut, finde ich, aber bei mir ist es auch so wie bei Henning. Also ich meine, ich verstehe den englischen Podcast eigentlich ganz gut, aber man muss sich trotzdem immer so ein Stück mehr konzentrieren. Und da ich dann meistens auch irgendwie beim Sport oder so höre, ist mir das dann zu anstrengend, mich da noch so zu konzentrieren, damit ich auch noch alles mitkriege. Deswegen sind es bei mir mittlerweile eigentlich auch fast nur noch deutsche Podcasts, die ich höre. Ja. Und anfangs so war auch viel dabei hier der Triathlon-Podcast von Marco Sommer. Fand ich auch immer total super, weil der halt viel, oder der ausschließlich, oder nicht ausschließlich, aber zum großen Teil die Interviews gemacht hat und da halt auch viel mit Altersklassenathleten einfach. Und das fand ich immer super interessant, weil ich sag mal, zu den Profis findest du sowieso jede Menge Informationen, aber gerade so im Altersklassenbereich oder generell bei den Leuten hat ja jeder so seine Geschichte, ne? Und das ist immer, ja. War sehr interessant, was es da so für verschiedene Geschichten gibt im Sport und um den Sport herum. Ja, der Marco Sommer, das ist so, ich sag mal so, der Erste in Deutschland, der jetzt irgendwie einen Triathlon-Podcast rausgebracht hat. Und war auch längere Zeit der Einzige, der sowas hatte. Also das ist schon so, in Deutschland so der Pionier auf diesem Gebiet. Ja, Lukas, wie war es denn bei dir? Ja, ich könnte jetzt eigentlich so eine ähnliche Geschichte erzählen wie die zwei vorigen, aber bei mir war es doch ein bisschen anders. Also ich hatte, ich sag mal so, bei mir ist der Vorteil gewesen früher, dass ich während der Arbeitszeit, durften wir Musik hören, sag ich mal so, aber halt nicht über Radio oder so, sondern jeder hatte so Kopfhörer dabei und hat so ein eigenes Zeug gehört. Und wie soll ich sagen, mich nervt so ein bisschen, was man so im Radio mal so Nachrichten und so, also ich sag mal so, wenn du eine Fahrt von 2 Stunden hast, dann hörst du viermal, hast du da Nachrichten. Das ist also jede halbe Stunde hast du da wirklich, kommen da irgendwelche Nachrichten oder die Musik ist dann auch immer so ein bisschen, muss nicht unbedingt sein. Also ich habe dann irgendwann angefangen, Hörbücher zu hören und ich habe so viele Hörbücher durchgehabt und das wurde mir dann auch irgendwann zu langweilig und ich brauchte was anderes und dann hatte ich mal so einen Podcast angefangen, aber ich weiß gar nicht welcher. Es war einfach nur stinkend langweilig und ich sagte, ich konnte das nicht hören. Ich glaube, das war einer von dieser Radioableger, die man so kennt. Es war halt recht früh, muss ich sagen, damals noch, ich glaube 2009 oder sowas. Oder 2010, ich meine, ich kam da gerade aus Australien zurück. Und ja, dann hatte ich wieder aufgehört und dann hatte ich halt wieder Hörbücher angefangen und dann hast du, also der Adrian hat mir dann mal einen Tipp gegeben, ja, hör doch mal das oder das, hör doch mal, da gibt's so ganz coole und dann habe ich mich mal ein bisschen mehr so auseinandergesetzt und ich habe dann von jeder Sparte, die mich interessiert, habe ich dann mir mal was rausgesucht, ne? Und ich glaube, ja, der erste Lauf-Podcast, den ich hatte, war auch hier Fat Boys Run und da hatte ich mir die aktuelle Episode reingezogen, die war ganz gut und dann habe ich, so wie ich das eigentlich bis heute beibehalte, höre ich dann einfach alles nach, was es bisher gab. Und ich muss sagen, das hat mir damals gut gefallen. Es war dann halt halt auch oft auf jedermann gemünzt, sag ich mal. Und deswegen ist es ja auch sehr beliebt in der Laufgemeinschaft. Ja. Also die haben ja nicht umsonst so hohe Downloadzahlen und so. Also es ist einfach gut. Andererseits waren sie auch einer der frühesten und wie man sieht, irgendwann kommt man zu Podcasts, weil es war einfach auf der App, auf dem iPhone war die App drauf, da klickt man drauf und wenn man sich für Laufen interessiert, dann ist es halt meistens dann, so kommt man halt meistens dazu. Ja, bestimmt kommt jetzt gleich die Frage nach dem englischsprachigen Podcast, da kann ich nur empfehlen, der I Am Talk, einer meiner Lieblingspodcasts mittlerweile, den hat auch der Adrian mir empfohlen, der ist richtig, richtig gut, gerade was so jetzt im Thema Triathlon hier rumläuft, also die sind auch schon bei Episode 660 oder sowas, also die gibt's schon ewig, ne? Ich habe, wie gesagt, bevor der Adrian zu einem Talk muss ich gleich nochmal was erzählen. Ja, kannst du gerne erzählen. wie gesagt, bevor der Adrian mir das empfohlen hat, kannte ich die gar nicht, obwohl die schon so viele Episoden hatten und das wurde mir auch nirgendwo angezeigt, sag ich mal so. Ansonsten höre ich sehr gerne The Forward oder The Move von Lance Armstrong, die Podcasts, auch Empfehlung vom Adrian. Da gibt es auch gute Lacher immer dazwischen und interessante Gäste. Letztens war Charles Barkley da, den fand ich auch sehr, sehr interessant, das Interview. Ja, und ansonsten, ja, ich habe noch andere, aber das ist dann halt, wie gesagt, ich suche mir dann aus jeder Sparte, suche ich mir dann ein bisschen was raus. Ich habe ein paar für Filme, ein paar für Spiele und auch ein paar Wissensdinger und von daher, also zum Laufen, ja, reicht das. Ich höre hin und wieder mal bei anderen rein, aber überleben die keine zwei, drei Episoden. Das wird mir dann irgendwann, ist das nicht so mein Ding, sage ich jetzt mal. Und dann bleibe ich lieber bei dem, was ich habe. Das war's. Ich höre eigentlich fast durchgehend auf 1,5 Geschwindigkeit, weil ich durch die Hörbücher auch gelernt habe, dass man einfach nicht alles mitbekommen muss. Mir ist es auch gar nicht so wichtig, das alles mitzubekommen, ehrlich gesagt, weil ich einfach auch denke, ich sag mal so, wenn ich mich jetzt an irgendeinen Podcast von uns von den letzten 3 Wochen erinnern müsste, wüsste ich auch nicht mehr, was ich da erzählt habe. Und das geht mir mit anderen Podcasts genauso. Also es gibt ein paar Dinger, die merkt man sich. Ein paar Dinger sind einfach witzig, da lacht man sich kaputt und so. Und das war's dann. Also das ist jetzt nicht so, was ich mir für die Ewigkeit merken werde. Von daher, wenn ich nicht alles mitbekomme, ist mir das jetzt nicht so wichtig. So, das war's. Ja, cool. Du hast ja jetzt schon mehrfach Ironman oder beziehungsweise I'm Tall erwähnt mit Newson und Bevan James Ayres. Also das sind die Jungs, die mich zum Podcast gebracht haben. Und zwar, die sind seit einer Ewigkeit dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, 2004, 2005. Ich bin irgendwie auch zufällig auf die zugestoßen. Eigentlich auch nicht über Podcast, sondern die veranstalten schon auch seit Anfang 2000 so die sogenannten Epic Camps in Neuseeland zuerst und dann auch in Australien, in Kona hatten die, dann sind die nach Italien und nach Frankreich in den Alpen. Die letzten 2 Jahre waren sie in Rot, hatten den, beziehungsweise in Frankreich hatten sie den Camp und dann sind sie auch nochmal nach Rot, um das Rennen zu machen. Auf jeden Fall, I'm Talk ist so der Podcast, der mich überhaupt zum Podcast gebracht hat und bis heute mein absoluter Lieblingspodcast. Die Jungs, die machen das wirklich richtig cool. John Newson hat richtig Ahnung und ja, das macht einfach Spaß, dazu zu hören. Ich bin da eingestiegen, damals war das, glaube ich, 2006 oder 2007, weiß ich nicht genau. Da, die haben nämlich von jedem Epic Camp, so ähnlich wie wir das in Portugal gemacht haben, haben nach jedem Tag haben die da Interviews mit den Teilnehmern durchgeführt. Und die haben da so crazy Sachen gemacht, das war abgefahren, was sie da durchgeführt haben. Also das ist echt Wahnsinn. Also morgens schon irgendwie 3 bis 4 Kilometer geschwommen, irgendwie um die 200 Kilometer da irgendwo in Neuseeland in den Bergen rumgefahren mit Tausenden von Höhenmetern. Und danach haben die sich noch abends noch irgendwie beim Laufen gebettelt. Die haben sich da dermaßen immer die Kante gegeben. Das war echt der Hammer. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht, dazu zu hören, weil ich selbst zu der Zeit so auf Ironman unterwegs war. Und ja, bin ich hängen geblieben bei Podcast. Dann habe ich natürlich weitergesucht. Aber am Anfang, die ersten Jahre, habe ich immer ausländische Podcasts gehört. Vor allem halt, wie gesagt, Triathlon, auch so den einen oder anderen Laufpodcast. Aber ich sag mal so, zu 99% waren das US-amerikanische Podcasts. Weil, ja, also viel, viel mehr gab es zu dem Zeitpunkt jetzt nicht. Also Stand, außer jetzt den, ne, Marco Sommer, ich weiß gar nicht, wann er mit dem Podcast angefangen hat. Da bin ich irgendwann drauf gestoßen und habe da anfangs auch gerne mal reingehört. Aber wie gesagt, I'm Talk seit 2006, 2007 durchgehend bis heute. Also jeden Dienstag kommt eine neue Episode. Und ja, die Jungs, die machen das richtig gut. Da macht es echt Spaß zuzuhören. Die sind ja auch in der Podcast, in der nicht Podcast-Szene, Quatsch, in der Triathlon-Szene, also in der Profi-Szene auch eigentlich recht bekannt, weil die halt oft Ja. auch dann die Interviews führen bei Challenge Rot, wenn da ist. Also wo jetzt letztens, wo die da waren, da haben die fast also jeden der Top-Läufer da gehabt und ein kurzes Interview nach dem Rennen mit dem gehabt und so. Also die sind da schon sehr Ja, bekannt und die haben die auch haben schon selber bei gute der, Connections, ja. ja, selber bei der, bei der, bei den Folgen haben die immer wieder Leute da zu Gast und ja, machen halt um die herum so ein bisschen die Folgen. Das ist halt echt manchmal sehr interessant und die haben halt auch ganz normale Leute stellen, also was ist ganz normal, also Leute, die jetzt nicht unbedingt Profis sind, aber halt auch außergewöhnliche Sachen erleben. Also das ist, Ja, die haben schon eine gute Abwechslung. Man muss dazu erwähnen, dass John Newson früher auch ein Triathlon-Profi war auf der Kurzdistanz. Er ist ja auch eine Zeit lang in der französischen Triathlon-Liga gestartet. Und ja, irgendwann hat er dann mit dem Triathlon aufgehört, zumindest auf der professionellen Ebene, hat sich dann so auf die Langdistanz spezialisiert und ja, jetzt coacht er vor allem. Der macht jetzt nicht mehr so viel. Hin und wieder macht er noch so 70,3, aber jetzt nicht mehr so wie früher. Ja, und der Bevan genauso. Also der hat sich, glaube ich, vom Triathlon komplett zurückgezogen. Der läuft nur noch so, aber mehr oder weniger just for fun. Er ist Fitnesstrainer. Er gibt Kurse immer. Ja, aber wie gesagt, also das ist wirklich eine ganz klare Empfehlung. Und die Jungs, das sind wirklich auch, also sage ich mal, das sind die Triathlon-Podcaster schlechthin der ersten Stunde beim Podcasten. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Macht Spaß. ja, das sieht man auch wieder, wenn man früh damit anfängt, wenn man so eine ja, Nische, sag ich mal, ausnutzt, also bis heute ja, sehr ja, treue Hörer dann halt auch hat, weil ich glaube, die haben auch richtig, richtig gute Downloadzahlen, gute Connection und so. Also auch sieht man ja auch hier Fat Boys Run oder ja, Running Podcast, die sind ja ziemlich früh da in Podcast-Szene eingestiegen und ja, dementsprechend auch bekannt und beliebt. Ja. Hast du noch andere Podcasts, die du hörst, und wie hörst du sie denn eigentlich? Ich höre sie auf einer normalen Geschwindigkeit. Also so eineinhalb. Ich habe damit eine Zeit lang, ja, hab ich's versucht. Ich muss dazu sagen, ich höre beim Laufen sehr selten bis gar nicht Podcast. Ich höre sie meistens auf dem Weg zur Arbeit oder halt auf der Rolle, wenn ich auf der Rolle fahre. Ja. Also, aber ich muss das immer auf einer normalen Geschwindigkeit hören. So dieses Einhalbfache, das stört mich. Also ja, The Move hast du ja schon erwähnt, höre ich auch sehr gerne. Also beziehungsweise auch The Forward, beide von Lance Armstrong. Was ich auch empfehlen kann, ist Sweat Elite Podcast, auch sehr interessant, gerade für Läufer. sehr interessant. Die haben auch sehr coole Website. Da sind auch nämlich die, die das komplette Training vom Eliud Kipchoge von dem Berlin-Marathon online gestellt haben, wie er dafür trainiert hat. Und ja, die Podcasts sind auch in erster Linie eigentlich Interviews zum großen Teil, nicht nur, aber zum großen Teil auch sehr, sehr empfehlenswert. Ja, was noch? Ja, ich bin ja auch halt Football- und Baseball-Fan, da höre ich auch so auch ein paar Podcasts, aber das interessiert hier, glaube ich, die wenigsten. Ja, dann gibt es halt Science of Running, auch, auch sehr, sehr coole Podcast, gerade so für jemanden, der sich da jetzt irgendwie mit ja, Training, Trainingsplanung, Trainingswissenschaft und so weiter, wenn sich dafür interessiert, da haben die Jungs auch sehr viel zu erzählen da diesbezüglich. Ja, so sowas halt. Aber wie gesagt, ich höre halt zum größten Teil halt ausländische Podcasts und das ist bis heute so geblieben. Ja. Bleibt man auch in der Das ist Sprache. so. Bitte? Bleibt man auch in der Sprache. Ja, das auch. Ja, coole Sache. Also das war also das schon mal zu einem, ne? Also zum unseren Einstieg quasi in die Podcast-Szene jetzt. Aber jetzt ganz speziell auf unser Podcast bezogen, jetzt Frage in die Runde. Jetzt haben wir unser 100. Episode, ein kleines Jubiläum. Ja, was würdet ihr sagen? Was motiviert euch, das hier zu machen? Und ja, wo wollen wir mit unserem Podcast hin? Mal kurz in die Runde geworfen. Also was motiviert uns, das zu machen, sieht man ja, glaube ich, auch, was wir Anfang des Jahres gemacht haben, das Trainingslager, war jetzt hier genannt. Das war ja auch, sage ich mal, ein Podcast-Highlight, weil ich glaube, ohne das, weiß ich gar nicht, ob wir das wirklich irgendwann mal wirklich durchgezogen hätten. Wahrscheinlich nicht. Ja, also es gibt halt, wir haben halt auch viele Ideen, wie wir es weitermachen. Manche verwerfen wir auch wieder oder machen es einfach nicht. Manche stehen im Raum und werden vielleicht noch angegangen. Also es gibt eigentlich keinen Stillstand und es macht einfach ja, immer wieder Spaß. Und jetzt zu dritt oder zu viert oder wenn wir auch einen Interviewgast haben, also auch hier den Thomas, hilf mir mal. Wenn das der Henning. Interview, nee, der Interviewgast, den du, Ach so, den Ingo Bubble. genau, der Der. Ingo, das war zum Beispiel auch ein richtig geiles Ding damals. Und ich glaube, so Ja, da haben ein, wir sehr viel Feedback bekommen und ja. sehr, sehr gutes Feedback auf die Folge. Ja, das war ein Volltreffer, ja. So ein, zwei, ja, und das ist halt manchmal auch mit dem Podcast zum Ultra Run, was wir da gemacht haben, der gab es ja auch sehr viele Kommentare und so. Manchmal hat man einfach auch so ein bisschen ein Thema, was gerade am Puls der Zeit liegt, sage ich jetzt einfach mal, und da kriegt man viel Feedback, was auch richtig cool immer ist, wenn die Leute da ein bisschen mitdiskutieren über die Social Media Kanäle. Ja, und wie gesagt, dann trifft man halt oft Leute wie jetzt hier in Thomas oder den Henning. Und ja, im Henning waren wir jetzt im Trainingslager und das war einfach ja jetzt schon quasi ein Highlight des Jahres. Also das kann man jetzt nicht sagen, kann man jetzt nichts dagegen sagen. So viel meine 5 Cent dazu. Thomas? Ja, im Prinzip sind eigentlich so viele, viele Kleinigkeiten, die man da hat. Zum einen beschäftigst du dich natürlich dadurch, ja, mit dem Thema, mit dem du dich so am liebsten beschäftigst, zusätzlich noch. Und ja, man hat halt auch, finde ich, oder anders angefangen. Ich hatte ja eben gesagt, bei mir ist auch so, ich versuche mal so ein bisschen Wissen aus den Podcasts rauszuziehen und mich über den Sport nochmal so zu informieren. Und habe auch unheimlich viel aus den Sachen, die ich gehört habe, gelernt. Oft sind es auch nur so Kleinigkeiten, die man mit rauszieht. Und das finde ich halt auch eine coole Sache, dadurch, dass man dann selber Podcast macht, dass man dann auch versucht, so ein bisschen was zurückzugeben. Ne, auch wenn es, ne, das muss ja nichts Hochkomplexes sein. Manchmal sind es, wie gesagt, einfach die kleinen Sachen, die man mitnimmt und die einem da viel weiterhelfen können. Das finde ich ganz cool. Und ja, man beschäftigt sich durch die ganze Podcasterei halt mit Sachen, mit denen man sich sonst nicht in der Tiefe beschäftigt hätte und lernt viele neue Sachen kennen. Das wäre nämlich jetzt auch was ich gesagt hätte mit der Folge mit dem Ingo Bubble und dem ganzen Canicross-Sport. Ne? Also da wäre man ja sonst, wenn man da nicht sich selber mit dem Thema auseinandergesetzt hätte über den Podcast, wäre man ja eigentlich wahrscheinlich nie damit in Berührung gekommen. Das fand ich ganz cool. Und man baut halt auch viele Kontakte auf, die man sonst nicht aufgebaut hätte. Ich meine, das hat man ein Stück weit über Strava ja auch, aber jetzt auch über das Podcast. Und ich bin immer so ein bisschen erstaunt, wie viele Leute dann doch den Podcast hören, wie oft ich jetzt so in letzter Zeit mal darauf angesprochen werde, wo ich denke, aha, ist das so klein ist die Welt dann doch. Ne? Ja, coole Sache. Henning, ich meine, dich kann ich das ja so nicht fragen, ne? Was motiviert dich das? Aber mal vielleicht anders gefragt, wie siehst du das als Zuhörer von Wechselzone Podcast? Sind wir auf der richtigen Spur? Oder ich meine, ja, wahrscheinlich ja, sonst jetzt würdest du uns nicht hören. Aber wie siehst du das? Jetzt so aus der Hörersicht. Also ich finde diese Mischung, ihr habt ja alle drei gutes Fachwissen, was den Triathlonsport angeht. War sehr gut. Auch was dieses ganze Renngeschehen angeht, wann welche Rennen sind, die Favoriten von euch und auch alleine die ganzen Profisportler, ob es jetzt wirklich von der Sprintdistanz bis über eine Langdistanz geht, das finde ich für mich als Einsteiger in den Triathlonsport sehr hilfreich, dass man nicht nur wirklich, sag ich mal, so diese Big Five der Männer kennt oder der Frauen, sondern halt auch mal, und dann wirklich auch, so wie es die breite Masse, die Leute den Triathlonsport kennen, nur vom Ironman her kennen auf Hawaii, sondern halt auch noch gucken, es gibt noch eine 73-Weltmeisterschaft und dann gibt es noch Challenge Rot, die kein Ironman ist, aber die halt nicht unbedeutender ist als der Ironman auf Hawaii. Dass ich da einfach mal so ein bisschen hintergestiegen bin, halt auch durch euch, weil ihr das halt auch, ich sag mal so für den Otto-Normalverbraucher, der ich bin, echt super erklärt habt. Und was ich halt auch noch cool finde, ist, dass ihr auch quasi live diskutiert, auch wenn ihr immer nicht eine Meinung seid. Außer natürlich der Lukas, der ja relativ neutral ist wie die Schweiz, finde ich in dem Podcast immer, was halt auch echt super ist. Und dann so dieses leichte Gebettel zwischen Adrian und Thomas und dass dann Lukas nur was dazwischen wirft, das finde ich total unterhaltsam und das bringt euch halt auch sehr sympathisch. Ich muss es halt mal ganz kurz hier einwerfen, so ganz ist es ja nicht. Manchmal sind es ja auch andere Konstellationen, dann ist jemand wahrscheinlich anders die Schweiz. Aber du bist ja da immer ein bisschen, in der jüngsten Vergangenheit, du bist da relativ ruhig dann auch immer und hörst dir das immer erst an und nimmst es dann auch erstmal zur Kenntnis. Aber das ist echt so eine super Mischung bei euch, finde ich. Und das macht richtig Spaß, euch zuzuhören, weil ihr alle drei echt nette Charaktere seid, die ich halt auch schon live kennenlernen durfte, was halt auch einfach dafür spricht, dass finde ich, dass euer Podcast echt ein gutes Format hat und dass die Hörer dann auch euch dann treffen wollen oder so wie ich, dass ich euch treffen durfte und dass ich auch gesagt habe, super, das war echt auch eine coole Zeit, auch wenn es bei Thomas leider nur etwas kurz war. Ich glaube, es waren so 5 bis 10 Minuten leider nur. Aber wir haben uns auch über Wechselzone erst kennengelernt, da du Adrian gefragt hast, ob du meine Nummer kriegst. Und dass wir uns dann auf Rügen getroffen haben. Das war auch total super. Ja, ich finde auch, also das ist, da gibst du ein gutes Stichwort, Henning. Also wir haben wirklich dem Podcast wirklich einiges zu verdanken und ich glaube, so in der Konstellation, wie wir jetzt hier sitzen und unterhalten, würden wir uns wahrscheinlich gar nicht kennen, vielleicht mal durch Strava, mal durchs Link, aber wer weiß. Von daher, und das habe ich auch schon mal in der Vergangenheit glaube ich, im Podcast gesagt, also so wie du sagst, also dass dieses, ne, so ein bisschen was zurückgeben mal die Leute mal ein bisschen zum Triathlon bringen es gab ja tatsächlich schon mal den einen oder anderen, der jetzt gesagt hat, ey Jungs, ihr habt mich tatsächlich mal zu meiner ersten Sprintdistanz gebracht, ihr habt mich jetzt dafür motiviert und boah, das ist echt, das ist cool, ne? Also das motiviert unheimlich, das zu hören. Und ja, das macht auch Spaß, ne? Sich über das Thema zu unterhalten, was man halt so, ne, tagtäglich auch betreibt, ne? Und das einen auch wichtig ist. Ja. Aber wo du das hier sagst mit dem Diskutieren und so weiter, Henning, was ich auch immer finde, also das ist eigentlich jetzt sogar noch ein bisschen unabhängig vom Wechselzone-Podcast, so generell, finde ich es immer ganz interessant, oder anders angefangen. Ich bin mal der Meinung, man muss nicht zu allem eine Meinung haben, um sich mal ein Thema anzuhören, aber es ist trotzdem oft interessant, sich mal andere Meinungen anzuhören, selbst wenn man das selber ganz anders sieht, aber das bringt einen dann oft zum Nachdenken und dass man ein Thema nochmal ganz anders beleuchtet. Ne? Das finde ich schon, das funktioniert halt durch Podcasts irgendwie sehr gut, weil man das, ne, direkt auf den Ohren hat und dann ja, sich damit nochmal ein bisschen auseinandersetzen kann. Meistens ist man sowieso ein bisschen für sich, hat dann Zeit zum Nachdenken und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also ich finde auch die, Entschuldigung, Nee, mach ich nicht. Ich finde dass das halt in dem Podcast auflebt und das habe ich halt auch live oder darf ich ja auch live bei euch mitverfolgen, das finde ich halt super. Auch, dass ihr mich dann einladet und dass wir jetzt halt auch darüber, dass wir nicht nur stumpf irgendwelche Fragen runterrattern oder eine Agenda, sondern dass der Podcast dadurch einfach lebt. Und das finde ich super, das macht halt auch Spaß zuzuhören. Und dass da auch ein paar Versprecher bei sind, dass nicht alles immer so perfekt ist, wie manche das auch dann immer vorhaben, so nach dem Motto, ich schreibe jetzt mal ein Drehbuch und jetzt reden wir eine Stunde. Sondern dass es einfach wirklich lebt und dass man wirklich die unterschiedlichen Charaktere dann sich fast bildlich vorstellen kann. Ja, also man hat schon mal so das eine oder andere Thema, aber wir lassen uns hier, und da sind wir alle drei einig, wir lassen uns auf jeden Fall nochmal auch so, sag ich mal, Freiraum, ne, zu jetzt irgendwie nicht alles irgendwie vorstrukturieren und jetzt irgendwie alles aufschreiben und dass wir jetzt irgendwie Fragen und Antworten im Vorfeld zu arbeiten, dann brauchen wir keinen Podcast, ne? Das ist für mich kein Podcast. Also von daher, also so den Freiraum, den braucht man auf jeden Fall schon. Und wie du Thomas schon sagst, also das haben wir in der, wie schon gesagt, in der jüngsten Vergangenheit auch tatsächlich erlebt, dass wir die Leute zum Nachdenken gebracht haben, gerade so mit dem Thema Laufen ohne Uhr. Ne? Also das war wirklich ein sehr heiß diskutiertes hier bei uns und da waren wir uns nicht einig, aber das war ja auch, müsste ja auch gar nicht sein. Jeder hat da so seinen Standpunkt zu der Geschichte. Das Coole dabei ist halt die Rückmeldung, die wir dann bekommen haben. Und ich muss sagen, ich sehe bis heute noch Leute bei unserem Wechselzone-Club auf Strava, die dann immer wieder zum Beispiel schreiben, ein Lauf ohne Uhr. Ne? Oder gut, es gibt ja auch genug Leute, die dann sagen, ne, will ich nicht, mache ich nicht, ist ja alles schön und gut. Ne? Aber so der eine oder andere hat sich dann doch schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt und hat sich gedacht, okay, ich probiere es mal aus. Ja, also das ist einfach so, das was wir damit hier bezwecken wollen. Ne? Einfach jetzt die Leute mal so über Sachen zum Nachdenken bringen, wo jetzt, ja, sag ich mal, so der ein oder andere gar nicht drauf gekommen wäre, ne? Also wie jetzt halt mit der Uhr oder jetzt so das letzte Thema war jetzt irgendwie die Schuhe mit der Carbonsohle, jetzt im, ja, sollte es verboten werden oder nicht. Das sind alles so hypothetische Fragen, aber über die man gerne mal so ein bisschen hier philosophiert, ne? Und einfach mal so den einen oder anderen, der durch die Wälder joggt, als einfach mal auch so zu bisschen zum Nachdenken bringt und das scheint uns ab und zu mal zu gelingen. Ja, ich finde auch ganz interessant, was ihr gerade so erzählt. Ich bin ja eigentlich auch immer die Schweiz, aber ich habe halt oft, ich sag mal so, ich mache mir nicht zu allem immer eine Meinung. Weißt du? Wir hatten ja auch letztens hier ein Thema, was hier heiß diskutiert wurde, aber das, wie gesagt, das Thema hat mich einfach auch gar nicht so wirklich interessiert. Weißt du? Das ist einfach so, also bei uns in der Gruppe meinte ich jetzt, das war einfach, ich hatte immer keine Meinung dazu oder jeder muss das halt selber handhaben, wie er es für richtig hält. Ja, und das ist halt, und das gerade so ein Podcast-Medium, das man halt so nutzt, auch oft mal ganz interessant, weil Menschen, die man auch vielleicht ganz gerne oder kennengelernt hat und ein bisschen mehr, wie jetzt der Henning mit uns, in Kontakt ist und so. Und wenn man dann von denen einen Podcast hört und was die so von sich geben, finde ich dann, denke ich, ja, okay, ja, finde ich eigentlich, hat er ganz recht. Oder manchmal habe ich auch Podcasts, da denke ich, da schreie ich da rein, da ich, was zapft denn hier gerade hier so? Das ist immer ganz, ganz witzig. Aber ich hatte auch noch kein Einwand, aber auch noch zum Adrian wollte ich ja sagen, du bist ja oder du hast ja auch durch den Podcast hier sau viele Athleten gewonnen und hast deine Coaching-Karriere gestartet so ein bisschen, oder? Ja, definitiv. Also das habe ich auf jeden Fall hier im Podcast zu verdanken. Das kann man wohl so sehen. Klar, ist definitiv so, ja. Ja. So, ja. Aber jetzt nochmal vielleicht um eine kleine Diskussion auch heute nochmal zu starten, auch jetzt in Bezug auf Podcast. Die Podcast-Szene, gerade so die im Ausdauersport, das, was wir jetzt hier so vielleicht am intensivsten uns anschauen, anhören, wie auch immer. Wie bewertet ihr die momentane Entwicklung da in diesem Bereich? Es gibt ja wirklich immer mehr, keine reine Podcaster mehr, sondern gerade so in der deutschen Szene ist das jetzt sehr in Mode gekommen, dass zum Beispiel YouTuber auch einen Podcast haben oder andersrum Podcaster auch YouTube-Videos machen. Also das, also mir geht es darum, es ist ja nicht nur, es ist jetzt nicht nur, man ist nicht nur Podcaster, also die vielen, die meisten, sondern man ist auch ein YouTuber, man ist auch gut, das mit dem Trimac, die haben jetzt auch einen Podcast oder seit einer Zeit, das machen viele, ne? Zeitschriften oder auch Fernsehsendungen, die jetzt irgendwie Podcasts rausbringen, aber jetzt so bezogen, sage ich mal so, auf den Otto Normalverbraucher, es bleibt jetzt nicht mehr nur beim Podcast, sondern ist so ziemlich, sage ich mal, überall so in den sozialen Netzwerken so am Werkeln. Ja, aber ich glaube, Thomas, willst du was sagen? Kannst du ruhig anfangen. Ja, ich glaube, die Leute haben halt einfach erkannt, dass Podcast jetzt gerade so in unserem Bereich, was so den Sport angeht, den Ausdauersport angeht, eigentlich mit so die beste Variante ist, die Leute zu erreichen. Weil das ist ja, wenn du läufst, wenn du Rad fährst, also primär auf der Rolle jetzt hoffentlich, am einfachsten zu konsumieren, ne? Also sich Stöpsel ins Ohr zu machen beim Laufen, ist ja das Einfachste von der Welt. Und du hast sowieso nichts anderes vor. Also kannst du ja viel einfacher dir da einen Podcast anhören, als selbst ein YouTube-Video angucken oder eine Zeitung zu lesen oder auf einer Webseite irgendwie Artikel zu lesen. Also ist, glaube ich, das, was wir machen, auch eine recht dankbare Zielgruppe für das Medium-Podcast einfach. Ja, und dadurch dazu ist ja auch, wenn du jetzt YouTube oder so, also musst du dich ja quasi aktiv hinsetzen und das ja auch anmachen. Ja, ich meine, wenn ich jetzt Zwift nebenbei laufen lasse, dann ja, mache ich das ja nicht kleiner oder aus und mache mir ein YouTube-Video an oder sowas, oder ich hole einen extra Rechner dafür oder so. Das, aber manche machen das. Ja, klar. aber das ist jetzt auch Zwift bezogen, aber du kannst das ja schon mal gar nicht, wenn du jetzt rausgehst, ja, oder wenn du da laufen gehst oder so, oder unterwegs, ja, da kannst du es ja auch nicht. Ja. Das ist Podcast wirklich ein sehr dankbares Medium, dass du einfach das quasi überall unterwegs machen kannst. Und heutzutage ist es ja wirklich so, dass die Leute sich gerne von allem ablenken, was es gibt. Und da ist einfach Podcast, denke ich, so das interessanteste, jüngste Medium, was man halt haben kann. Ne? Aber es ist aber auch so, es ist nämlich auch andersrum, dass nicht, dass YouTuber zu Podcastern werden, ne, und auch Redakteure Podcasts haben, sondern auch andersrum, dass doch auch Podcaster jetzt anfangen, Videos zu machen. Also diese Reihenfolge gibt's jetzt auch immer öfter. Das ist dann, ne, dann quasi umgedreht. Henning, was ist deine Meinung dazu? Also ich finde beim Podcast, das ist wie, also so ein bisschen, als wenn ich ein Buch lese, dass man die Vorstellungskraft doch immer noch so ein bisschen benutzt. Ne? Also die Leute, die hinterm Mikrofon sitzen, wie kann ich mir die vorstellen, wenn ich keine Bilder habe? Ne? Wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, irgendeinen Podcast von Bodybuilder reinziehe, stelle ich mir vor, da sitzt ein Typ, der ist 1,90 groß und hat 200 Kilo Muskelmasse. Ne? Nur so einfach übertrieben. Ne? Dass man da einfach noch ein bisschen, ja, oder ich höre irgendein Krimi so ein bisschen hörbuchmäßig. Ne? Das ist dann, da ist ja die Fantasie einfach nochmal ein bisschen angeregt, dass man sich dann das, was da beschrieben ist, einfach vorstellen kann. Das finde ich ist auch ganz angenehm, im Gegensatz zu so einem YouTube-Video. Es gibt aber halt auch manche Sachen, die kann man halt als Podcast nicht so rüberbringen, finde ich. Zum Beispiel jetzt, wenn du dir jetzt irgendwas anhörst, so wie ich momentan auch, dieses Swimmazing University. Der hat ja auch einen Podcast rausgebracht, der Jan Wolfgarden. Und naja, wenn er irgendwas erklärt, einen langen Arm zu machen oder sonst irgendwas, erklär einem das mal bitte ohne ein Bild. Da ist ja so ein Bild auch, ist ja mehr als 1000 Worte. Ich glaube, da muss man auch manchmal einfach drauf zurückgreifen. Und das ist, bei manchen ist es ja auch das Business, was dahinter steckt. Ne? Dass man dann auch viele Trainer dann dahinter stecken, die nebenbei noch einen Podcast machen, so wie er das auch sagt, Stöpsel rein beim Laufen und einfach mal so ein bisschen erklären, was ist Laktatschwelle oder da brauche ich nicht unbedingt irgendein Bild, sondern dass ich das irgendwie auf der Tonspur mal rüberkriege. Aber um jetzt vielleicht wirklich Trainingspraktiken zu zeigen oder halt auch einfach, wie ich was richtig mache dann oder halt auch Fehlerhinweise sind, glaube ich, Bilder doch schon oder auch kurze Videosequenzen sind da doch vom Vorteil. Also es ist, ich finde Podcast fürs Training einfach geschmeidiger, muss ich sagen, weil man auch mal die Augen schließen kann, auch wenn ich auf der Rolle sitze, dass ich da nicht immer, also wenn ich einen Film gucke, ist auch ganz cool, mal, aber wenn ich dann zum Beispiel Intervalle fahre oder sowas, dass man da auch vielleicht mal die Augen schließt oder wenn man dann so ein bisschen ruhigere Einheiten hat, um da auch mal ein bisschen zu träumen, ist ein Podcast auf jeden Fall um einiges geiler. Wo du das vorhin mit der Vorstellungskraft erwähnt hast, geht das was auch so? Und das habe ich schon sehr oft erlebt, wenn du jetzt jemand oder wenn jetzt jemand hört, beim Podcast, der jetzt spricht, man hat ja auch so ein bestimmtes Gesicht zu einer Stimme und man sieht ihn dann in Real Life, sag ich mal, und hat sich da eigentlich jemand ganz anderen vorgestellt. Ja, das sehe ich eigentlich recht oft, ja. Ja, definitiv. Also, da wir uns ja jetzt alle drei kennen, passen die Stimmen zu den Gesichtern, weil wir uns ja auch schon live und in Farbe gesehen haben, aber wenn man... Ja, das meinte ich dann auch. Ne? Ja, das ist... okay, ich sag mal so, ich bin ja nicht so ein Verfechter von diesen sozialen Netzwerken. Ich habe eigentlich nur Strava und da sieht man ja auch schon so ein paar Bilder, dann kann man die Stimmen vielleicht schon so zuordnen, ne? Aber sonst habt ihr recht, natürlich, wenn einer mit einer relativ tiefen Stimme spricht, dann denkt man da wirklich, dass da ein richtiger Bär vor einem steht, ne? Das ist also so sinnbildlich einfach nur, ne? Das regt ja auch zum Nachdenken an, was vielleicht auch nicht immer so verkehrt ist dann. Ja. Thomas? Jo. Was meinst du? Nee, ich dachte doch nur, du warst jetzt etwas länger ruhig, deswegen. Aber ich hab mir versucht, Henning vorzustellen, wie er aussieht. Der Henning, der ist größer, als er klingt. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und schneller. Das auch, ja. Ja, ihr beide habt euch bei in Rügen kennengelernt, quasi bei 70.3. Und das kann man jetzt, ich meine, das haben wir jetzt eigentlich schon auch hier mehrfach betont, beziehungsweise der Thomas auch in der letzten Folge war das, ne? Jetzt ist es definitiv, steht vom Aus, also den wird es nicht geben und ich glaube auch gar nicht mehr. Aber das war auch total witzig. Thomas ist an mir vorbeigegangen in der Wechselzone zum Rad. Und ich habe ihn nur aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich kannte ihn ja eigentlich nur von seinem WhatsApp-Bild und habe dann einfach nur Thomas gesagt und er hat gar nicht hingeguckt, sondern hat sich einfach nur umgedreht und meinte Henning. Aber sowas hatte ich auch mal gehabt und zwar war es im Kölner Marathon. Der eine, der wohl jetzt gleich genannt wird, weiß schon Bescheid. Da laufe ich durch die Messe und auf einmal ruft einer meinen Namen, ich drehe mich so rum und gucke erstmal, muss meinen Nacken in, meinen Kopf in den Nacken machen, weil ich am Niklas hochgucken musste, der einfach ein Riese ist, ey. Dass der so schnell ist, ist auch kein Wunder. Na, das haben wir damals auch schon so diskutiert, ja. Ne? dass er ein Riese ist, oder auch nicht. Ja, aber um nochmal kurz, ich will, wollte nochmal vorhin auf den Zug vom Henning aufspringen, so Bilder oder Sachen, die man halt, wie zum Beispiel jetzt hier, wie halte ich, wie mache ich den Armzug und sowas, also ich glaube, das, was ich immer, was mich ziemlich sehr am Podcast immer nervt, sind irgendwelche Tests, wenn irgendwelche Leute Schuhe vorstellen oder sowas, also das ist eigentlich eine ganz gute Masche, weil stellenweise da, na gut, jetzt musst du mal gucken, wie der Schuh aussieht, weil es einfach nichts bringt, meiner Meinung nach, im Podcast einen Schuh vorzustellen, ne? Dann denk ich, ja, jetzt guckst du halt mal, wie der aussieht. Also, keine Ahnung, die, bei Fatboys ist es ja oft so, die sagen ja, der hat ganz komische Farben und sowas und das, ja, wie gesagt, es ist halt eine ganz gute Masche, aber irgendwie finde ich das, also, keine Ahnung, wenn man jetzt Socken vorstellt oder so, gut, wir haben das auch hin und wieder mal gemacht, aber wir sind dann irgendwann davon abgekommen, weil uns einfach das nicht gefallen hat, wie das hier, ja, wie wir das gemacht haben oder beziehungsweise wie das rüberkam und dementsprechend so, ja, Tests im Podcast ist irgendwie während des Laufens auch noch, weißt du, dann hörst du nur mit halbem Ohr zu und dann ja. Aber so ist es mit vielen Themen, ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es da Leute da draußen gibt, gerade so Laufanfänger, die bekommen da schon mal so die ein oder andere nützliche Info bezüglich Schuhen oder werden da halt neugierig gemacht jetzt auf den Schuh. Also so gesehen, ich meine, ich bin da jetzt auch nicht so der Fan von Tests, jetzt irgendwie im Podcast hören, aber wie gesagt, du hast tausende von Leuten, die dir zuhören und 500 mögen es nicht und die anderen 500 sagen wiederum, ja doch, und ja, also man kann es, egal was du magst, ne? Ich meine, wir bekommen ja auch positives wie auch negatives Feedback zu Sachen, oder wo die Leute sagen, hey, super, ey, so eine geile Folge und weiter so, und dann und im nächsten Post steht dann halt, das war so lala und da habt ihr euch nicht gut vorbereitet und bla bla bla, ne? Also das, da gibt's alles. Dennoch möchte ich, wenn einer von euch den 4% Nike Superfly oder wie er heißt, mal läuft, da verlange ich, dass ein Test über den Podcast kommt, ob der wirklich seine 250 Latten wert ist oder ob der nach dem ersten Lauf auseinanderfällt. Naja, mal gucken, wer von uns sich denn als erstes gönnt. Also ich würde es bestimmt nicht sein. Ne? Also ich habe nicht vor, den zu holen. Das ist mir wirklich einfach zu viel Geld. Das ist einfach zu krass. Thomas? Ja, ich glaube, so fürs normale Training oder so könnte ich es auch nicht rechtfertigen. Aber weißt, ich sehe sowas immer so, wenn du so ein Event hast, wo du, keine Ahnung, wie so ein Ironman, so eine Langdistanz oder meinetwegen ein Marathon, wo du ja im Endeffekt dich ein Jahr lang darauf vorbereitest und ein Jahr lang an nichts anderes denkst, mehr oder weniger, dann kann ich es schon verstehen, wenn sich einer irgendwie jetzt dann für das Rennen nochmal was Besonderes gönnen will und da dann so einen speziellen Schuh läuft. Jetzt, um den einfach nur irgendwie, ich sag's mal, bei 0815 Volksläufen oder so drauf zu heizen, wäre ich, glaube ich, auch nicht bereit, das Geld auszugeben. Ja, okay, ich hole mir. Ja, wobei, Thomas, du sagst, bei Ironman, ich meine, du hast ja, man hat ja beim Ironman schon so viel sich gegönnt, sage ich mal, schon alleine mit der Startgebühr hast du dir ja schon mal was ganz Besonderes gegönnt für ganz besonderes Geld. Dann ist das schon mal richtig krass, wenn man da jetzt noch oben drauf sich den Schuh da holen sollte. Vor allem, weil er dann angeblich für 500 Kilometer halten soll. Ne? Also das ja, man hat ja auch schon gesehen, glaube ich, dass der bei den Leuten beim ersten Marathon auseinandergefallen ist. Aber ich meine jetzt noch, so meine ich das gar nicht, sondern eher in die Richtung, weißt du, 250 Euro für einen Schuh muss man nicht ausgeben. Aber einfach, wenn man sich so einen Tag zu was Besonderem machen will, dann ist die Argumentation, kann ich irgendwo nachvollziehen. Jetzt als Altersklassenathlet sich 250 Euro auszugeben, um dann vielleicht eine Sekunde schneller zu sein, finde ich Quatsch. Ne? Das steht dann irgendwo nicht im Verhältnis. Aber einfach um das Ganze drumherum, was ist, oder ja nicht drumherum, aber einfach um das so als Event zu zelebrieren, da kann man sich auch mal was gönnen. Ne? Aber ich habe ihn noch nicht bestellt, falls du fragst. Henning, wie sieht es denn bei dir aus? Möchtest du nicht, hast doch bald hier Halbmarathon, den wolltest du in 1,20 laufen. Jetzt hast du es doch ausgepackt, Lukas. Wir hatten das, glaube ich, schon im Trainingslager damals ausgepackt. Die Leute können das auch nachhören. Es ist alles im Internet. Ja, das Internet vergisst nie. Okay. Ich habe mir neue Schuhe gegönnt. Ja, Ja, das haben wir gesehen. Und die haben sogar auch eine Carbonsohle. Ja, also ich bin ein Fan von Hokas oder eher gesagt von Schuhen mit wenig Sprengung. Jetzt zum Test. Die haben ein echt knalliges Gelb, leicht grün mit weiß. Nein, über die Farben wollen wir jetzt nicht sprechen. Und also die haben halt 1 mm Sprengung. Das ist, da laufe ich eigentlich immer ganz gut mit wenig Sprengung. Sind aber doch gewöhnungsbedürftig und vom Material sind es halt auch Leichtgewicht. Das merkt man auch, dass man damit keine 1000 Kilometer oder meine letzten Laufschuhe, wo jetzt meine App mir angezeigt hat, ich müsste die mal wegschmeißen, haben jetzt, glaube ich, 1500 Kilometer auf der Uhr. Ja, wie ich jetzt letztens vom Thomas gelernt habe, bist du jetzt quasi ein Triathlet. Wenn man Schuhe 1500 Kilometer läuft? Nee, wenn Hokas läuft. Ach so, ach ja, stimmt. Das fand ich auch so faszinierend. Dass Firma Hoka auf Hawaii die Nummer 1 mit, weiß nicht, 17%, 15%? Ja, genau. Und sowas um irgendwie Dreh. So, ja, krass. Ja, das habe ich, da habe ich sie nämlich das erste Mal ausgeführt. Das war, glaube ich. Da hast du dich gefreut, gell? Als das kam, dachte ich mir so, yes. Eigentlich, ne? Jetzt steht nur noch Hawaii vor der Tür für mich. Die Schuhe sind schon mal da. Ja. Ja, Henning, du hast es gesagt, Internet vergisst nie. Ach du Scheiße, nee. ja, aber die laufen sich ganz gut und das ist, denke ich mal, wie beim Rad. Da kann man auch von bis ausgeben, aber der Motor, der hängt immer noch drauf oder sitzt auch in den Schuhen. Ne? Also ich habe so da sowieso eine etwas andere Meinung immer zu Schuhen. Ich finde, um Schuhe wird immer viel zu viel Geschiss gemacht. Also ich weiß, der Laufschuhverkäufer meines Vertrauens, der hat mal gesagt, zu mir kommen die Leute teilweise und beschweren sich, dass sie von den neuen Schuhen Herzrhythmusstörungen bekommen haben. Und so ist es auch wirklich, ne? Also ich weiß nicht, was manche Leute alles in den Schuh reininterpretieren und also ne, was sie dann für Auswirkungen haben. Also das finde ich immer sehr, sehr krass. Ich bin immer der Meinung, man soll möglichst viele verschiedene Schuhe laufen, das ist immer gut und dann passt das auch. Ich musste gerade ein bisschen innerlich lachen, wo du das gesagt hast. Ich wollte auch schon reinschreien, sag ich, weil ist der so schnell gelaufen, dass er Herzrhythmusstörungen gekickt hat oder was mit den Schuhen? Nee, im Sinne davon, weißt du, für was die Schuhe denn auf einmal alles verantwortlich gewesen sein sollen. Ja. Ne? Also, Oder er hat Schnappatmung gekriegt, als er einen Preis gesehen hat auf der Kreditkartenabrechnung. Oder die Frau. Frau, genau. Ja, aber in Bezug auf Schuhe, da bin ich auf eine Sache wirklich, ich bin da schon sehr wählerisch. Gut, mittlerweile, so mit den Jahren, haben sich da bei mir Schuhe rauskristallisiert, wo ich wirklich blind reinschlüpfen kann, aber es gibt auch Schuhe, die gehen gar nicht, ne? Die gehen absolut nicht. Aber ja, also man weiß dann, welche man kauft, aber man, so mit den Jahren musste ich auch schon mal ein paar Schuhe zurückbringen und ein guter Fachhändler nimmt der auch zurück. Weil das einfach nicht geht. Also so jetzt einfach mal in Schuhe reinschlüpfen, egal welche und so, und laufen, geht aber bei mir auch nicht. Ja, also das muss schon alles gut passen. Ja, da spielt der Kopf, denke ich mal, auch mit, oder? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht spielt der Kopf mit, vielleicht auch nicht. Aber wenn ich mich in irgendwo nicht wohlfühle, egal ob das jetzt Schuhe sind oder lange Tights oder... na klar. Ja, ne, dann ziehe ich es auch nicht an. Auch nochmal zur letzten Episode, da hattet ihr gesagt, irgendeiner läuft Skechers, das ist Lionel Sanders, der ganz groß eine Flagge auch bei sich in seinem Trainingskeller hat mit Skechers hinten drauf. Und stimmt, da liegt es ja nahe, dass es vielleicht Lionel Sanders ist. Und da hattet ihr ja auch diese tolle Diskussion, dass es den Profis ja eigentlich auch egal ist, oder? Die schlüpfen da rein und laufen. Ob da jetzt Adidas oder sonst was draufsteht, ne? Ich denke mal, da ist es vielleicht auch dann... Wenn's Geld stimmt, ist dem Kopf das auch egal. Genau, das meine ich damit nämlich auch, ne? Natürlich, wenn man die Qual der Wahl hat, nimmt man natürlich das, wo man denkt, dass es für einen am besten ist. Und wenn einer sagt, du läufst jetzt den Schuh und kriegst dafür so und so viel Eier von mir, dann mache ich das doch, oder? Ja, wobei man darf da auch, glaube ich, nicht vergessen, dass jetzt zum Beispiel auch, also beim Frodeno bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist, dass die wirklich Schuhe bekommen nach Maß. Ne, also der Frodeno hat ja Essex und der fährt da ja wirklich da in Essex-Stützpunkt und da wird alles vermessen, gemacht, getan und da kriegt er seine Schuhe nach Maß und die kriegen ja keine Schuhe von der Stange, ne? Und das wird ja bei den anderen auch nicht viel anders sein, also zumindest so bei den Spitzenathleten Ja, das also, aber ansonsten, klar, das Geld regiert die Welt. Genau. Ich denke auch mal, Entschuldigung? Ja, ich denke auch, wenn der Jan Frodeno sagt, hier, also damit geht gar nicht oder sowas, dann machen die denn das auch ganz anders, wie er will, weißt du? Das, ich glaube, das war auch bei jedem anderen Pro-Profi, sag ich jetzt einfach mal. Also das ist, jeder, der irgendwie, keine Ahnung, bei Hawaii vorne mitlaufen will, da machen die Schuhhersteller alles für den, dass der mit ihren Schuhen laufen kann. Ne? Ja, teilweise ja dann schon ein bisschen lustig, ne? Also jetzt nicht bei den Schuhen, aber wo du sagst, Frodeno, der hat ja zum Beispiel die Oakley-Helme. Und den Helm, den er fährt, den kannst du halt nicht kaufen, ne? Weil anscheinend der Originalhelm bei ihm dann nicht so gut funktioniert und dann angepasst werden musste, ne? Ja, das fängt beim Helm an, ne? Geht dann über Radausrüstung und dann über die Radschuhe bzw. Laufschuhe und ja, das sind keine Sachen von der Stange, was die Jungs da haben. Ja, ich war ja auch bei diesem Tag der offenen Tür bei Canyon und was die für die Profis machen, ja, ich habe da auch mal ein bisschen nachgehakt, weil die hatten da jetzt auch eine CNC-Maschine stehen, das ist ja so mein Metier so ein bisschen und da haben die auch so ein bisschen erzählt, ja, was sie hier mit dieser, Adrian, helf mir mal kurz mit diesen, was hat der lange dafür für ein Sauber, Ding? Nee, von nee. Sauber. Nee, ich meine... Die Extensions vorne dran, meinst du? Mit diesen 6 Sekunden oder sowas, war das nicht irgendwie? Hm? Das ja. War das von Firma Sauber. Die Aufkleber vorne. Ja, auf jeden Fall hatten die mit denen, mit Canyon irgendwie so dran gebastelt, irgendwie übelst lange und so und Sachen für den umgeändert und so. Also was die da für den schon alles, oder für das Ding alles schon gemacht haben, fand ich schon übelst... Aber ja, ich denke, das ist halt bei jedem Profiathleten, der da hinkommt, da wird mit denen halt stundenlang gearbeitet, bis es passt oder er zufrieden ist. Ja, deswegen glaube ich auch, ich meine, man sagt ja immer so Triathlon, so Zeitfahrmaschinen, ne, die kosten ja immer ein Heidengeld, aber ich glaube trotzdem nicht, dass oder das lohnt sich wahrscheinlich für die wenigsten Firmen. Das sind dann meistens nur so Leuchtturmprojekte, weil da eben so im Verhältnis zu den ganzen anderen Sachen so extrem viel Entwicklungsarbeit reinfließt. Ne? Mhm. Das ist schon krass, ja. Ja, aber im Endeffekt ist es ja auch auf jeden Fall ein Zugpferd. Ja. Ich mein, wie du sagst, so ein Leuchtturm, wenn du Jan Frodeno, dann hast du halt den Lange, und das sind ja alles Weltmeister auf ihren Bereichen. Also Canyon gibt es auch im Triathlon-Bereich, im Tour de France-Bereich. Ja. Das ist ja auch Katusche, glaube ich, tun die ausrüsten. Das ist ja alles, ich weiß gar nicht, ob die zweimal dasselbe Rad fahren. Ja. Das ist ja auch, beziehungsweise zwei Touren dasselbe Rad fahren. Also das ist ja bei denen, ich glaube, was die da reinbuttern, aber das ist einfach ein Aushängeschild und ja, dadurch ist es ja auch auf jeden Fall gerade in der Triathlon-Szene übelst bekannt und ich denke, mit Lionel Sanders haben die sich jetzt auch wieder eingeangelt, der ihnen zumindest den nordamerikanischen Bereich nochmal ein bisschen weiter öffnet. Müsste man ja natürlich jetzt die Zahlen sehen, aber... Auch gerade, weil er halt auch eine gute Online-Präsenz hat, ne? Ja, vor allem, ja. Ja. Laura Philipp ist ja jetzt auch da, also die angeln sich einen am anderen. Ich meine, die Frage ist, wer heutzutage keine gute Online-Präsenz hat, der verpasst da gerade mal den Zug, ne? Also das, Sarah Crowley habe ich letzte Woche mal entdeckt, hat jetzt auch so einen eigenen YouTube-Kanal und die fährt übrigens auch Canyon jetzt, seit dieser Saison. Okay. Und ja, also das mit den YouTube-Kanals, also da kommt noch was auf uns zu. Ja, ja das hatte doch auch, ich glaube, von Laura Philipp, ich sag mal, der Kameramann, das ist doch hier der Sportspinner, der auch den Kanal hat. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt oder mit vollen Namen. Und der hatte auch mal einen Podcast diesbezüglich rausgebracht. Und da hat er halt auch so ein bisschen das erklärt, dieses ganze Drumherum. War auch ganz interessant, dass man das halt auch mal außer Sicht sieht. Das sind Leistungssportler, das sind gute Sportler, wenn man, und die müssen halt in einer relativ kurzen Zeit Geld verdienen, dass sie davon leben können. Und da hat er halt auch darauf hingewiesen, dass dann gerade so eine Online-Präsenz, auch gerade für Firmen, was jetzt Marketing-Werbung angeht, was die Athleten dann dort für die Firmen auch fahren, dass sie das benötigen. Es kann nicht jeder so sein wie ein Jan Frodeno, der da sich als sich selber als Marke noch so vermarkten kann, ne? Dass er da bei Ryzen seine eigene Kollektion rausbringt und. Ja, aber das ist es ja halt auch, gell? Ich meine, das ist eigentlich, wenn du es so siehst, immer noch ein Nischensport. Ja? Und gerade von den Gehältern her oder so, die müssen ja gucken, wie sie an das Geld kommen. Ich Ja. habe, ja, ich höre ja auch gerne hier, das ist ja auch das Thema Footballerei. Die sind ja auch eigentlich YouTuber, machen aber halt ihren Podcast nochmal, ihren YouTube-Kanal nochmal als Podcast. Und da, also ich hab einfach nur mal reingeschaut, um zu sehen, wie die Jungs überhaupt aussehen. Da ist auch wieder das Thema mit dem Aussehen. Aber sonst habe ich, glaube ich, ihren Podcast noch nie, ihren YouTube-Kanal noch nie wirklich verfolgt. Und ich höre das halt aber immer über Podcasts. Und die hatten nämlich auch mal was Interessantes gesagt. Es gibt halt Profis in der NFL, die leben nur von ihren Werbeeinnahmen. Die haben das Geld, was sie von der NFL bzw. von den Vereinen bekommen, noch nicht mal angerührt. Ja. Die haben so krasse Sponsorverträge, dass die wirklich davon leben können. Ne? Und dann, ja, die haben ja halt auch ein gewisses Zeitfenster, um Geld zu sammeln, ne? Weil Verletzungen und so kann bei denen ja ganz schnell der Ofen aus sein. Und na gut, die kriegen natürlich ein ganz anderes Gehalt jetzt als ein Triathlet, aber ja, ich meine, im Endeffekt muss man das halt auch immer als sehen, was es ist, und das ist einfach ein Job für die. Okay. Ja, bin ich deiner Meinung. Und ja, das siehst du ja auch an dieser Disbalance, wenn du dir jetzt einen Fußballer anguckst. Ich nenne jetzt mal den Fußballer Cristiano Ronaldo, ne? Und dann guckst du dir den Triathlet an, letztes Jahr Patrick Lange, davor Jan Frodeno. Und wenn du das mal in eine Waagschale legst, ja, dann weißt du aber, wer ganz unten steht und ganz oben, ne? Ja, wer zumindest nicht so beachtet wird als andere. Ja, Oder kannst du mal nach den Follower angucken, also. ich glaube, das war auch bei Triathlon Insider. Das ist doch der Podcast vom Trimark, oder? Heißt das Ja, so? der heißt auch Trimark. Hm? Also Oder beziehungsweise Trimark? Carbonlactat heißt das, ja. Ja, genau, Carbonlactat. Genau, den meinte ich. Und da haben sie doch, glaube ich, ich glaube, das war da, wo die mal diese Liste durchgelesen haben von den Sportlern Ja, ich weiß, was mit du der meinst. meisten Fitness, beziehungsweise dann haben sie im Hintergrund ja immer gesagt, wer ungefähr sowas verdient. Und da musste ich halt auch ganz schön schlucken, ne? Das Ja. sind halt dann andere Sportler. Wenn du, und das kam ja da auch auf, wenn du dir das so ein bisschen anguckst, ein Jan Frodeno, Patrick Lange, Lionel Sanders, was die in der Woche an Training einfach investieren, ne? Als Profi. Und dann, ich sag mal, Messi oder Ronaldo, die trainieren auch nicht gerade wenig, aber ich glaube, die trainieren doch ein bisschen anders als jetzt ein Triathlet, ne? Oder halt ein Marathonläufer, der 2 Stunden und 1 Minute läuft. Das stimmt. Thomas, wie ist nur deine Meinung dazu? Warst du länger ruhig? Ja, meine Sympathie dabei gilt natürlich auch immer so den Ausdauersportlern, aber man kann es einfach nicht vergleichen. Ne? Also ich denke, vielleicht Cristiano Ronaldo jetzt, um bei den Fußballern zu bleiben, also der trainiert schon, glaube ich, exorbitant hart und viel und intensiv. Und ja, man kann, ist ja halt die Frage. Es hat ja nicht immer nur was damit zu tun, wie viel einer trainiert oder wie hart einer trainiert, wie viel er dann, sag ich mal, ja, Werbeeinnahmen oder Verdienstmöglichkeiten sich daraus ergeben. Das hat ja erstmal nichts miteinander zu tun, ne? Nee, da hast du Also. recht, aber da muss ich dir ganz kurz, also würde ich dich ganz kurz mal unterbrechen, aber es geht auch einfach, was der Cristiano Ronaldo kriegt von seinem Verein oder ein Fußballer kriegt von seinem Verein auch noch was. Ohne die Werbeeinnahmen. Was kriegt denn bitte ein Triathlet? Wenn der Hawaii gewinnt, kann er davon ein Jahr leben und dann auch noch ins Trainingslager fahren und, was er selbst finanzieren muss? Also ein Ja. Hawaii-Gewinner auf jeden Fall. Also Ja. als Hawaii-Gewinner kriegst du 500.000 Dollar. Plus dann hast du richtig Sponsoren. Wenn du Hawaii Wir gewinnst, reden dann. jetzt mal nicht von den Sponsoren. Dann musst du aber ins Trainingslager fahren, dann musst du und vielleicht noch irgendwas machen davon. Ja gut, aber das eine geht ja mit dem anderen einher. Na, also wenn du Hawaii gewinnst, dann hast du ja wirklich ja, irgendwo vielleicht auch so sogar die Qual der Wahl, wo du sagst, ja, ich kann mir jetzt mal aussuchen, ne, wer jetzt irgendwie so, wenn mich sponsern darf, sozusagen. Es Ja, geht ich um das meine, ich denke, Grundgehalt. Ich meine damit einfach das nee, Grundgehalt, ne? man muss, glaube ich, nicht drüber reden, dass irgendwie das, was im Fußball gezahlt wird oder auch in anderen großen Sportarten, ja, in keinem Verhältnis mehr steht. Also das hat ja nichts mehr, ne? die verdienen ja mehr als irgendwelche Top-Manager oder sonst was. Also ne, muss keiner irgendwie, ich sag mal, selbst wenn du 1 Million Euro im Jahr verdienst, womit ist es gerechtfertigt, 1 Million Euro zu verdienen, zum Beispiel, ne, im Vergleich zu anderen? Also wenn du so die Diskussion anfängst, dann wird es natürlich schnell ganz schwierig, das irgendwie zu verargumentieren. Klar kannst du sagen, das spielt das dann durch seinen Marktwert wahrscheinlich der Firma wieder rein, aber allein, weißt du, zu sagen, die Arbeit von dem ist 1 Million wert, als Beispiel jetzt, ist immer schwierig, finde ich. Ja. Und wenn du jetzt nach USA blickst, da in die Sportarten Football, Baseball, Basketball und so weiter, dann wird einen schwindelig. Ne? Also ja, jetzt, definitiv. Jetzt gerade im Baseball habe ich letztens mitbekommen, da hat jüngst ein Star in der Baseball-Liga einen Vertrag über, ich glaube, 13 Jahre für 320 Millionen abgeschlossen. Sauber. Und das sind jetzt einfach ganz andere Sphären. Ne? Aber ja, aber was ich da jetzt zum Triathlon und Gehältern sagen kann und das hat sich auf jeden Fall mit den Jahren verbessert. Es ist immer noch nicht da, wo es vielleicht sein sollte, so im Triathlon-Bereich, aber es ist besser. Es war ja 90er Jahre, Anfang 2000 noch, also da haben wir noch von ganz anderen Summen gesprochen wie jetzt. Ne? Mhm. Und dann Triathlon-Profi, da, also das waren wirklich so die Stars damals, ne, wie jetzt vielleicht Hellriegel oder Lothar Leder und so, die da jetzt irgendwie davon leben konnten, aber das viele konnten es nicht. Ne? Das ist jetzt zum Glück jetzt doch ein bisschen anders. Ja. Okay, das ist ja so, wie Thomas jetzt auch sagt oder wie du auch, jetzt geht's halt über die Sponsoren, ne? Wenn du halt durch die sozialen Medien dich auch repräsentierst und machst ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, lässt die mal ein bisschen in deinen Trainingsalltag reinschnuppern und ich glaube, das ist schon für die Sponsoren sehr attraktiv, gerade in diesem Ausdauersportbereich, ne? Ob es jetzt Triathlon ist oder Ultralaufen oder sonst irgendwas, ich glaube, da können die Sportler, die Athleten, können da schon nochmal zusätzlich was verdienen, was denen auch nicht schadet. Naja, du musst auch so sehen, dass du dir auch immer, wenn du jetzt Profi bist und bist halt vielleicht auch gerade an der Spitze, so wie jetzt Patrick Lange, dann musst du dir halt auch was aufbauen, nach außen hin, dass du halt für die Zukunft dir auch ein bisschen ausgesorgt hast, weil ich sag mal so, einmal oder jetzt zweimal Ironman Hawaii-Gewinner hat jetzt nicht für den Rest seines Lebens ausgesorgt, ja. Und jetzt mal vielleicht nochmal ein kleines Gegenbeispiel, und zwar nehmen wir mal die Marathonszene. Ich meine, da sieht es ja noch ganz düster aus. Ne? Da, ich meine, du hast ja den Arne Gabius, ne? der da vielleicht davon leben kann, aber dann sitzt vielleicht noch mal der ein oder andere, der davon vielleicht halbwegs leben kann. Ne? Aber da habe ich auch letztens Interview gehört, Podcast-Interview mit dem Philipp Bahr, der auch ein guter deutscher Marathonläufer ist. Ich glaube, der hat eine Zeit von 2,16 oder sowas um den Bereich. Der hat bis vor kurzem voll gearbeitet, ne? Der hat eine volle Stelle gehabt und ist in der Woche über 200 Kilometer gelaufen dazu, ne? Um da jetzt auf diesem Niveau überhaupt sich weiter bewegen zu können. Ne? Hat aber ganz normal gearbeitet, weil er keine Sponsoren gefunden hat oder halt nicht genügend, die jetzt da jetzt immer erlaubt hätten, jetzt sich als Vollprofi zu und so oder auf das Sport komplett zu konzentrieren. Das hat sich jetzt geändert seit, glaube ich, letzten Jahr und jetzt sieht das natürlich ganz anders, ne, aus. Aber ja, das sieht da, glaube ich, im Marathonsport, die stehen da, glaube ich, noch auf einem ganz anderen Level, was das angeht. Und wie viele andere stehen dahinter und geht es genauso? Ja, weißt du? Ja, definitiv, ja. Ja, dann könnten wir doch eigentlich gerade einen super Schwenker machen zu Ergebnissen von heute. Ein paar von deinen Athleten waren doch gerade heute unterwegs. Ja, von einem haben wir ein bisschen was gehört. Der Henning hat gut einen rausgehauen. Ich habe dummerweise jetzt keine Strava oder so offen. Ich muss das mehr oder weniger so ein bisschen aus dem Kopf machen. Also ich weiß, dass die Erdnussbutter-Jungs heute in Frankfurt gelaufen sind, beim Lukas sein Lieblingslauf, dem Frankfurter Halbmarathon. Ja, da freuen wir uns auch schon auf Ihre Episode. Bin mal gespannt, was Sie zu der Strecke sagen. Vielleicht war sie auch nicht so gut. Ja, die Strecke war wohl zum Schluss sehr windig. So viel kann ich schon sagen, weil ich kurz Kontakt mit Niklas hatte und war wohl zum Schluss alles andere als angenehm. Daniel ist eine 1,25 noch was gelaufen. Also für ihn lief es mal wirklich gut. Ne? Dafür, dass er für einen Ultra trainiert, hat er jetzt nicht gerade so an seiner Schnelligkeit eingebüßt, möchte ich mal so sagen. Der Niklas ist eine 1,27 gelaufen. Und da war noch jemand dabei, der Fabian, mit dem ich auch zusammenarbeite. Und was ist er jetzt gelaufen? Ich glaube, irgendwas um die 1,40 oder so, meine ich. Aber wie gesagt, sorry, ich habe jetzt kein Strava oder sonstiges offen. Ja, was ich ganz cool fand diese Woche bei Strava, was zwar jetzt kein Wettkampf war, aber die Trainingseinheit hier vom Ludwig am Tempelhofer Feld, den 60-Kilometer-Lauf oder 60 und ein paar gequetschte, das fand ich zum einen, ich meine, 60 Kilometer als Trainingslauf ist schon heavy. Ich muss er natürlich machen, wenn du einen 100er laufen willst, klar. Ja, aber da können wir uns streiten. Also das weiß ich. wollte ich gerade sagen, habe ich vorher auch nie gemacht. Das, genau. Okay, kann ich aber nachvollziehen, sagen wir mal so. Ist jetzt nicht da, wo ich sage, boah, da ist ein 60er gelaufen. Aber weißt du, den dann auf einer Strecke zu laufen, wo du permanent im Kreis läufst, das fand ich schon lustig. Dann vor allen Dingen bei dem Wetter jetzt. Ich weiß nicht, wie es in Berlin war, aber wenn es dann nur annähernd war, so wie hier, dann also wirklich Hut ab, ne? Ja, definitiv. Ne? Das ist irgendwie eine 6-Kilometer-Runde gewesen, die er irgendwie 10-mal gelaufen ist, meine ich. Also das ist schon auch ein gutes mentales Training, das definitiv, ja. Ja. Schon nicht schlecht. Lukas, hast du noch irgendwelche Ergebnisse? Ich hab außer Frankfurt und Henning... Also ich hätte hier noch den Patrick. Ja, weißt du es? Genau, fällt mir auch gerade ein. Barcelona-Marathon. Der Patrick und der Tobias sind da gelaufen. Aber da, wie gesagt, da habe ich jetzt auch keine Zeiten. Also ich habe es gerade hier gefunden. Der Patrick ist 3 Stunden 48 gelaufen. Genau, das war für ihn Trainingsmarathon. Sightseeing in Barcelona. Ja, die andere Zeit ist hier nicht drin, zumindest hier beim Strava Club nicht. Ich habe es aber wer war noch bei ihm? Weißt du das nochmal? Der Tobias. Der Tobias, ja, der ist anscheinend nicht im Strava Club. Ich habe den aber bei Strava gesehen. Also, Tobias, wenn du das hörst, mach mal die 200 voll. Wir sind gerade bei 190. Da muss er uns ja 10-mal liken. Ah, nee, ich habe gefunden. Moment, da ist er doch gerade. Entschuldige. Ich habe dich gerade gefunden. Der ist 3 Stunden 33 gelaufen. Okay. Tobias Steffken, genau. Ja, der Steffen Reuter, war auch beim Halbmarathon Frankfurt. Den hatten wir auch hier zum Interview. Ja. Hier sind einige den Halbmarathon Frankfurt gelaufen, sehe ich. Ja, der ist ja auch Patrick Gerber war dabei in 1 Stunde 45. Der Fabian Schmidt ist 1 Stunde 43 gelaufen. Der Chris S. ist 1 Stunde 38 gelaufen. Falls du jetzt einen gesagt hast, tut es mir leid. dann habe ich hier den Manuel Eugner. Der ist ein Binnenwald-Halbmarathon gelaufen in 1 Stunde 36. Stefan Uwe Best, der ist auch den Halbmarathon in Frankfurt gelaufen, in 1 Stunde 31, super Zeit. Für die Strecke wohlgemerkt. Der Norm Kartner ist auch im Frankfurt Halbmarathon gelaufen, in 1 Stunde 24. Wow. Ja, cool. Ja, das war's, glaube ich. Moment, ich müsste nochmal hochgehen, weil ich glaube, da habe ich noch jemanden gesehen, der Marathon gelaufen ist. Der Sven Winkelmann, der ist einen Halbmarathon in Otto Beuren gelaufen. Im Gegenwind formt den Charakter, steht dabei. Den Halbmarathon ist 1,36 gelaufen. Dann der Henning, den hatten wir schon. Ich hatte doch hier noch jemanden gesehen. Moment. Ah, hier, warte. 44. Binnenwald-Marathon in 4 Stunden 22, der Michael Bomm. Ja, das war's, glaube ich. Ich habe jetzt keinen übersehen hier. Aber also dieses Wochenende, ja gut, war ja... Ja, geht's langsam los, gell? Mit den Frühjahrsmarathons. Da ist viel, viel los. Wobei das in Binnenwald, das ist, glaube ich, Kandel, ne? Meine ja. ich. Ja, da stand Kandel dabei, genau. Aber ich konnte damit leider nichts anfangen, tut mir leid. Das ist einer der ältesten deutschen Marathons und war früher regelmäßig, ich glaube in den 80ern, vielleicht auch Anfang 90er war das regelmäßig, die deutsche Meisterschaft im Marathon wurde dort ausgetragen. Ist wohl auch eine ganz schnelle Strecke, da zu laufen, also schon bekannt in Läuferkreisen, der Marathon dort. Ja, geht's langsam los Richtung Frühjahrsmarathons, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt auch langsam richtig Bock wieder auf Wettkampf. Also ich bin zwar auch jetzt vor ein paar Wochen da den Halbmarathon gelaufen, aber so die Laufwettkämpfe sind bei mir immer so ein bisschen, die sehe ich noch nicht so als ist noch nicht mein Sport, weißt du? Irgendwann geht halt, wenn die Triathlons und Duathlons wieder anfangen, das ist dann halt, sind so die Sahnestücke, wo man sich freut. Und das wird jetzt langsam mal Zeit, dass da der Erste kommt, damit man mal wieder so ein bisschen weiß, wofür man es macht, ne? Ja, und wann kommt dein Erster? Wann ist das Vorbereitungsrennen? Der Duathlon ist jetzt am 2. April-Wochenende. Also sind jetzt, glaube ich, noch 6 Wochen oder 5 Wochen. Also dauert schon noch ein bisschen, aber ja. Weil irgendwer sagte mal, weißt du bist halt als Triathlet, wenn du trainierst, bist du entweder Läufer, bist Radfahrer, bist Schwimmer, aber du bist immer nur in dem Moment Triathlet, wo du einmal über die Finishline läufst. Und das hast du halt nicht so oft. Ja. Ja, das stimmt. Henning, was steht bei dir als nächstes? Ich glaube, vom Hannover Halbmarathon kommt erstmal nichts mehr, ne? Ja. Nee, Gott sei Dank. Und danach, so als Triathlon? Dann starte ich ja bei uns für die Liga und das geht, glaube ich, schon Anfang, Mitte Juni los. Und dann hatte ich, glaube ich, Ende Juni ja nochmal Uelzen auf dem Schirm. Bei uns da in der Nähe, das ist ja eine Mitteldistanz, da Rügen ja leider ausfällt. Und dann bin ich noch am Überlegen, ob ich Ende August die Hölle von Kuh mache. Aber das ist so ein One-Way-Triathlon, kannst du sagen, im Mitteldistanz. Und die findet bei uns im Harz statt. Die hat ordentlich Höhenmeter. Ich glaube, insgesamt sind es irgendwie mit Laufen und Radfahren 1600 oder sowas. Und das ist eigentlich auch ein ganz cooles Format. Nichts für Bestzeiten. Nee, das ist auch einfach dann nur Ende der Saison, just for fun. Aber das weiß ich auch noch nicht, wie ich das mache oder ob ich da überhaupt Bock drauf habe. Du hattest ja auch mal über den Mitteldistanz in Frankfurt, beim Frankfurter City-Tri mal nachgedacht. Oder? Genau, da bin ich jetzt erledigt. Nee, da bin ich immer noch hart am Nachdenken. Ich muss dann aber auch mal gucken, wie ich das mit dem Urlaub dann auch verhackstückeln kann. Da muss ich nochmal genau in mich kehren und auch mal zu Hause mit der Regierung drüber sprechen, was die denn vorhat. Die hat ja auch noch ein bisschen Anspruch auf mich. Na ja, klar. Ja, gut. Haben wir noch was, Männer? Habt ihr noch irgendwelche Themen? Ich glaube, alles gut. Haben wir ja schon fast eine Folge für etwas längeren Lauf. Ja, also das ist schon so mit, ja, was haben wir jetzt irgendwie? Um die 1,40, 1,45. Schon ein bisschen länger wie sonst. Ja, dann würde ich mal sagen, Henning, erstmal vielen Dank an dich, dass du uns hier in unserer Jubiläumsfolge mal begleitet hast. Ich möchte mich bedanken. Dankeschön für die Einladung und auf 100 weitere schöne Folgen. Definitiv. Aber wir hören dich ja bald wieder. Du bist ja hier in dem, wie soll ich sagen, dem Wechsel zu den Athleten. Wechsel zu den Athletenprogramm. Oh, das hört sich so dopingmäßig an. Ja. Dr. Bulls. Adrians Training ist ja Doping. Ist ja, darüber machen wir keine Witze heutzutage. Also das momentan ist auch schwer was los, ne? Wieder in dem Bereich. Ja, ist ja ein Radsport. Ja. Ein Kumpel von mir hat auch. Das war Skilanglauf vor allem, weißt du. Ja, stimmt. Ein Kumpel von mir hat heute auch unter dem Lauf geschrieben, ob ich ihm die Blutbeutel in seinen Briefkasten werfen kann, dass er sich die mal anguckt. Mach das nicht. Nee, ich habe schon gesagt, habe ich schon weggeschmissen, aber die Tüte Laktat kann ich dir vor die Haustür stellen. Ja, ich finde, damit sollten wir die Folge beenden. Lukas, Thomas? Ja, ich habe noch einen Rausschmeißer. Ja. Habt ihr mitbekommen, dass ich weiß, diese Woche war es, glaube ich, sind jetzt die belgischen Klassiker laufen ja so langsam an. Ja, genau. Und da ist Nils Pollitt auch unterwegs gewesen und Nils Pollitt wurde disqualifiziert. Wisst ihr warum? Weil er abgekürzt hat. Ja, weil er den Radweg benutzt hat. Also ich meine, das war schon alles in Ordnung so, aber ich fand, das liest sich halt sehr lustig, ne? Disqualifiziert als Radfahrer, weil du den Radweg benutzt hast. Ja, ist schon krass. Also ich habe das mitbekommen, ja. Wurden noch, glaube ich, ein, zwei andere da auch mit ausgeschlossen. Also da gucken die schon genauer hin. Also warum auch immer, das waren wirklich ein paar Meter. Das war jetzt irgendwie, ist da jetzt nicht irgendwie kilometerweit irgendwie oder meterweit gefahren. Also das wirklich, das waren ne, 3-4 Sekunden mal auf dem Radweg oder so. Das ist schon krass, ja, finde ich. Ja, dadurch hat er halt die Kopfsteinpflasterpassage nicht mitgenommen, ne? Das war, glaube ich, so die Begründung. Naja, aber das nur am Rande. Ja, ich hätte jetzt die Folge einfach so ausklingen lassen, aber wenn du Hennings gute Ausleitung zerstört hast, dann mache ich jetzt auch mal was. Und zwar wir waren gestern im Kino mit meiner Freundin und wir haben uns mal die D-Box-Sitze gegönnt. Ist jetzt total out of topic, aber ich muss es bei ihr anbringen. Also wir haben jetzt 20 Euro für die Sitze jeweils bezahlt und es war einfach, also ich würde es nicht empfehlen, sagen wir es mal so. Also wer mal so ein 4D-Kino mal mitgenommen hat oder sowas, das ist Bei welchem Film war das? Captain Marvel. Captain Marvel. Ja, also es war einfach, wie soll ich sagen, es war einfach störend die ganze Zeit, weil der Sitz, der ruckelt die ganze Zeit und oder wenn halt Kämpfe sind oder sowas, dann oder wenn jemand, keine Ahnung, durch die Gegend geschleudert wird, dann dreht er sich so, ja nicht drehen, aber es ist so, er bewegt sich halt. Und ich fand das die ganze Zeit so ein bisschen als störend. Die einzigen Passagen, wo mir das eigentlich ganz gut gefallen hat, war, wo sie geflogen ist, also mit dem Schiff. Da fand ich das eigentlich gar nicht so verkehrt, aber im Endeffekt, ey, so viel Kohle auszugeben. Ja, ich sag mal, das habe ich mal gemacht, aber ich mache das nicht nochmal. Wer das sich gerne mal antun will, ja, tut's, aber ich persönlich, für die Leute, die selber schon dran gezweifelt haben, kann ich nur abraten. Ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, also wir gehen auch nur noch in ganz normales, stinknormales 2D-Kino und ich brauche diesen 3D-Gedöns nicht mehr. Das war auch gestern wieder für den Arsch. Nur noch in die Kinos, wo es auch noch drin geraucht werden darf. Das auch, ja. Da, als Sportler nimmt man gerne einen Zug mit. Genau. Gut, somit bin ich auch durch und sage auch Dank an Henning und ja, auf weitere erstmal 50 Folgen, sag ich jetzt. Na, auf 1050. Juri. Okay, jetzt mit Alba. Schön weiterlaufen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann würden wir euch doch gerne bitten, gebt uns mal eine Rezension auf iTunes. Das hilft auf jeden Fall. Auch bei Facebook könnt ihr gerne ein Like da lassen oder uns folgen. Würden uns da sehr freuen, da wir da auch immer bemüht sind, stets neue Sachen mit reinzubekommen. Genauso, wenn ihr Interesse habt, wir haben noch einen Spreadshirt-Shop. Da könnt ihr euch gerne auch mal ein paar coole T-Shirts und Hoodies raussuchen mit unserem Logo. Ja, und wenn ihr mal ein Laufshirt oder so von uns haben wollt, dann schreibt uns gerne an. Wir sammeln das und werden euch dann rechtzeitig Bescheid geben, wenn es mal wieder soweit ist, dass wir Laufshirts bestellen. Ja, des Weiteren, wenn ihr sonst Fragen, Anregungen, Themenvorschläge oder sonst was habt, tretet doch einfach mit uns in Kontakt. Wir freuen uns immer drauf und ja, dann bleibt mir erstmal nur zu sagen, tschüssi.